Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 48 und wir nehmen heute am Freitag, den 8. Mai 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Wir treffen uns heute eigentlich fast schon, ist das schon fast wie ein Date. Letzten Freitag haben wir hier auch gesessen und haben die erste Folge der Songkritik We Decide, also wer würde aus dem ersten Semifinale ins Finale des Eurovision Song Contest kommen. Da hast du dir die Mühe gemacht und die Songs einfach mal herauszusuchen. Und in dieser Folge bin ich einfach mal an der Reihe und schaue mir mal das zweite Semifinale an und wer würde nach meiner Meinung in das Finale kommen. Der Eurovision Song Contest 2020, für die, die sich heute hier zum ersten Mal eingeschaltet haben, ist ja wie alle möglichen Veranstaltungen, die es in diesem Jahr hätte geben sollen, Fußball-Europameisterschaft, Olympia und. Wacken und die ganzen Festivals und so weiter natürlich auch wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im Mai sozusagen in Rotterdam nachgeholt. Ob es in Rotterdam auch wieder stattfinden wird, wie es geplant war, das stellt sich noch in den nächsten Wochen heraus. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch einmal uns den Jahrgang angucken, den es ja dann schon gab, bevor der ESC abgesagt worden ist. Aber vielleicht mal vorweg einfach vielleicht kurzen Rückblick, was wir so in der letzten Woche gemacht haben. Sonja, fällt dir da was zu ein? Wie war deine letzte Woche? Ich bin gerade ein bisschen down, weil du in der Einleitung mein ganzes Leben zerschmettert hast. So, ja, Fußball ist nicht, Olympia ist auch nicht und Festivals auch nicht. Dankeschön. Super Laune gerade jetzt, ne? Aber es geht ja wieder los am 16. Mai, ne? Warum dürfen die Fußballer spielen und die ESC-Leute nicht singen? Das verstehe ich nicht. Ja, genau. Das muss mir mal einer erklären. Damit gehe ich bis ganz nach oben. Da werde ich die Regierung verklagen. Und die EU auch. Und die EBU. Und weiß ich nicht, Xavier Naidoo. Ja, der ist bestimmt schuld, um jetzt mal den Aluhut aufzusetzen. Der ist bestimmt schuld. Dass, Grüße, NDR. Ja, genau. Nee, alles gut soweit. Ja, ich bin immer noch fleißig, immer wieder am Arbeiten, auch für den HR. Kann das ja ganz gut von zu Hause machen, für Bleistiftrocker sowieso. Hab keinen Grund, das Haus zu verlassen, fühle mich wohl. Das passt soweit und versuche möglichst wenig Gedanken daran zu verschwenden, wie ich es ja schon mehrfach erwähnt habe, wo ich jetzt eigentlich gerade wäre, nämlich Rotterdam. Ja, unbedingt. Also ich wäre jetzt auch schon seit einer Woche da. Ich weiß gar nicht, was hattest du geplant? Auch 1. Mai mit der Anreise oder wie war das bei dir geplant? Gute Frage. Ich habe es längst storniert. Nee, ich hatte auch auf jeden Fall diese 2 Wochen. Also ich glaube, ich hatte mir entweder Sonntag oder Montag. Ach so, genau. Also so als 2 Wochen Zeitfenster, so als Anreise. Da hätten ja auch irgendwann die Proben begonnen. Ja, ja, genau. Die Proben hätten jetzt, glaube ich, am 2.3. glaube ich, oder sogar vielleicht schon den Freitag. Und am 1. wäre ich irgendwie angereist. Also ich wäre jetzt auch schon eine Woche in Rotterdam. Und das wäre dann bis zum 18. gegangen. Ich wäre dann den Montag nach dem Finale, wäre ich dann wieder nach Hause gefahren. Und da hätten wir wirklich richtig schöne Sachen machen können. Also Ich hätte den ganzen Abend bis spät irgendwelche Sachen geschnitten, geschrieben, zusammengeschnipselt, hätte dumme Fragen an die Leute gestellt vor Ort, hätte jeden Tag heimlich eine Stunde auf Kopfhörern einfach nur gute Gitarrenmusik gehört, einfach mal so Oasis oder Dismiss, um wieder so ein bisschen klar beieinander zu kommen, hätte es aber schon geliebt, diesen Zirkus, diesen bunten Zirkus. Ey, das, naja, gut. What's another year? Das ist dann so die Zeit, diese 14 Tage, wo man dann auch so in Proben verbringt und so weiter, wo man dann eigentlich schon die Lieder, wo man gesagt hat, das wird nie was, die hat man dann irgendwie auch schon im Ohr, weil man irgendwie die Proben von dem einen oder anderen Künstler verfolgt hat. Und das sind ja meistens so drei Durchläufe und dann ist es eigentlich auch schon um einen geschehen. Und singt dann irgendwelche Songs, wo man vorher gesagt hat, das geht gar nicht. Und man hat sie dann einfach drin, ne? Das ist irgendwie so ganz, ja, ganz schlimm. Ja, nicht immer. Also ich habe ja, glaube ich, schon öfter erzählt, dass ich in Wien nach dreimal hintereinander Grande Amore echt was kaputt schlagen wollte. Das Lied hat ja so schon genervt. Und dann noch so in einer Viertelstunde ist einfach dreimal hintereinander in der Probe live hören. Ich habe auch gedacht, Alter, hätte ich was Ordentliches gelernt, müsste jetzt hier nicht stehen. Aber die Momente sind sehr rar. Ich konnte mich da neulich gerade dran erinnern, unser geschätzter Kollege Dr. Eurovision Irving Wolter macht ja nach wie vor jeden Abend auf YouTube, aber jetzt mittlerweile auch parallel auf Facebook so seine Sprechstunde. Und da hatte er neulich noch von erzählt, da konnte ich mich auch noch dran erinnern, letztes Jahr saßen wir da im Pressezentrum, das war so gegen Abend, und dann haben die wirklich eine bestimmte Passage von John Ludwig, also bestimmt eine Stunde lang immer wieder eingespielt. Und da haben wir dann schon wieder die Leute so, zu zermürben. Genau, so nach 5-6 Malen denkt man so, okay, da hat jetzt der Tontechniker noch nicht gemerkt, dass das irgendwie auch übers Pressezentrum geht. Nach einer halben Stunde denkt man so, Leute, jetzt reicht's langsam so. Also es war so ein bisschen. Also nur der Ton, nicht das Bild. Ja, nur der Ton, genau. Nur der Ton irgendwie hat da irgendwie, weiß ich, da, vielleicht hat sich da irgendwas in der Technik verhakt, was dann immer was wieder. Das ist für ein Knopf hier, warte mal, ich drück mal drauf. Ja, genau. Was? Nee. Genau. Ja, ja, das war, also da habe ich so gedacht, oder es sollte der Rausschmeißer sein, so unter dem Motto, Leute, wir machen gleich zu oder so. Aber gut, das hätte man ja sagen können. Also, und da konnte ich mich noch so dran erinnern, habe ich so gedacht, ach ja, genau, das, aber das ist wahrscheinlich so schlimm gewesen, dass ich das schon verdrängt habe. Ja, in Wien war es so, da. War ich nach dem Finale, saß ich noch sehr lange im Pressezentrum und habe halt erstmal Artikel geschrieben, irgendwie eine Bildergalerie gebaut und dann sollte ich noch so ein Selfie-Video aufnehmen, also indem ich einfach nochmal kurz einen Aufsager mache, wie war die Show und so, dass man das mit einhängen kann, und bin dafür dann schon extra in so eine Kabine gegangen, die waren halt auch, die Interviewkabinen waren nach oben offen, das heißt, so viel hat das auch nicht gebracht, aber weil sonst war es halt einfach auch irre laut, und dann war es aber schon nachts um, keine Ahnung, 3, die waren schon kurz vorm Rausschmeißen und es ging einfach alle paar Minuten so eine Alarmanlage los. Weißt du, dann bist du mal im Flow und sagst irgendwie einen geraden Satz und denkst, geil, den Take kann man jetzt gleich nehmen, und dann geht diese Alarmanlage los. Das war auch Hass so nachts um 3. Und da muss man immer noch so ganz spontan, als wenn es einem jetzt eben gerade eingefallen wäre, was man da so sagt. Ach, als würde ich jemals was vorbereiten. Ja, dass diese ganz schönen Dinge, die hätten wir auch tatsächlich für euch getan. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt und mal beim ESC Green Room jetzt die Folgen, die wir jetzt insbesondere auch so im März gemacht haben, da waren wir ja schon wirklich voll im Anlauf. Und dann kam eben halt diese Absage. Aber es hilft ja nichts. Und komischerweise, ich muss auf der anderen Seite gestehen, passiert ja auch eine ganze Menge, auch so an Fan-Events. Also ich habe eben gerade schon gesagt, Dr. Eurovision macht irgendwie jeden Abend so eine kleine Sprechstunde, so von einer Stunde, wo man entweder sich mal über einzelne Jahrgänge unterhält oder was könnte vielleicht beim ESC in Zukunft noch an Veränderungen kommen und. Dann gibt's ja, ich habe da neulich schon über die Eurostream gesprochen. Es gibt von der ARD ein schönes Rahmenprogramm. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich eher mal so nächstes Mal darüber sprechen, wenn das Ganze dann gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich da auch noch mal zu so einem ganz kleinen Rant irgendwie auch noch mal hinsteigern. Der offizielle Kanal vom Eurovision Song Contest, die machen eigentlich was ganz Nettes. Die machen jeden Samstag um 21 Uhr, bringen sie wie so eine Art Sneak Preview, so ein Jahrgang, so ein Finale eines ESC-Jahrgangs. Und damit man sich den noch mal angucken kann und darin feiern kann und so weiter. Und nun war der Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm das Finale angekündigt am 2. Mai. War also wieder gemeinsame Schauen. Und im Vorfeld hörte ich irgendwie schon von unserem Kollegen Marco Schreuder vom Merci Cherie Podcast, dass er mal so anmerkte bei Twitter, man könne sich dieses Finale irgendwie gar nicht anschauen. Und da hatte ich so gedacht, ja, gut, das werden die wahrscheinlich jetzt zurückhalten, weil sie es jetzt dann demnächst so als WeWatch irgendwie halt bringen wollten. Und nun war das dann angekündigt, auch großartig so per Twitter. Und man konnte es gar nicht sehen. Also ich habe dann irgendwie einen Link bekommen, wo man dann den Chat auch sehen konnte. Und dann hieß es dann, also in ihrem Land ist das nicht, kann man sich das nicht angucken. Und so war es dann auch. Dieses Video gab es nämlich nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Kanada, Brasilien, Taiwan und Südkorea. Da gab es wohl irgendwelche Probleme. Was genau, das ist wahrscheinlich irgendwas mit urheberrechtlichen Dingen. Wir wissen ja, es war ja Justin Timberlake war ja praktisch, wie heißt das nochmal, Intervall-Act. Das ist ja schon in der DVD rausgeschnitten, also könnte man das da bei dieser Übertragung natürlich auch machen. Aber mal ganz ehrlich, also ich habe ja dann auch so Tipps bekommen, so ja, kannst ja VPN machen und so weiter, aber ich finde, ja, das ist ja nicht der Punkt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir haben nicht zum ersten Mal das Internet an, natürlich wissen wir, was VPN ist, das haben mir auch mehrere Leute geschrieben. Mhm, also, ja. Darum geht's ja nicht. Und das war irgendwie, das finde ich so eine Geschichte, wenn man so eine Aktion macht, dann muss man auch, dann muss man von dem 2016er irgendwie absehen und muss sich dann irgendwie einen ESC vornehmen, der eben halt nicht so urheberrechtsbehaftet ist, aber das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn eben halt so, Deutschland ist nicht unbedingt ein unwichtiger Markt und unsere österreichischen Kollegen hätten sich das auch gerne, also die drei Dachstaaten irgendwie konnten sich das nicht angucken, aber eben halt auch so USA und Kanada, die zwar selber jetzt nichts zum ESC schicken, aber ja da auch Fans haben. Und das muss ich sagen, liebe EBU oder wer auch immer da verantwortlich zeichnet für diese Geschichte, lasst eure Finger davon weg von solchen Geschichten. Wenn, muss man diese Aktion auch wirklich für jedermann zugänglich machen und das finde ich ist ein absoluter Fail gewesen und ja, also ich hätte mir jetzt auch die DVD schnappen können und sie mir dann irgendwie in den Rekorder werfen können, aber da habe ich dann doch mir ein Alternativprogramm gesucht. Also ich fand es unterirdisch. Ja, bin ich bei dir, zumal hast du ja auch schon angekündigt, eben die haben ja genug andere Jahrgänge, die können irgendwas anderes nehmen. Ist ja nicht so, dass jetzt nur 2016 noch übrig war und ja, jetzt ballern wir den halt noch raus. Und um auch mal wieder was Nettes zu sagen, in der Woche davor war 2007 und den habe ich so genossen, der war so fantastisch. Ganz ehrlich, es war echt einer meiner Lieblingsjahrgänge und den nochmal. Und wenn du dann überlegst, das war ja ein Jahr, in dem es, glaube ich, ein Halbfinale gab. Also da war ja noch so eine Zwischenlösung gerade. Und wenn du überlegst, was da alles schon im Halbfinale rausgeflogen ist, da sind auch Songs dabei, die ich total mag. Und damit meine ich nicht DJ Bobo, der irgendwie heute noch seine Töne sucht. Aber da war schon gutes Zeug dabei. Und dann halt, es waren ja echt mehrere ikonische Auftritte, dann auch so vergessene Perlen und so. Also das habe ich richtig genossen, das zu gucken. Von den Postkarten hatte ich Albträume, ganz ehrlich. Also das dann. Ach, mit dieser, was war das? Irgendwie so ein Fuchs oder irgendwie so eine Zeichentrickfigur, ne? Die das. Nee, das waren einfach. Zeichentrick? Nee, glaube ich nicht. Da war einfach nur so Kurzclips aus dem normalen Leben oder wie sich halt der ESC-Zeichner das normale Leben vorstellt. Also ein Clip war einfach nur, wie der Weihnachtsmann da sitzt und gegen einen Mumin Schach spielt. Ach ja, also doch. War ja in Helsinki das Ding. Oder wie einfach bei allen das Nokia-Handy am Tisch klingelt und alle gehen nach und nach dran und legen dann wieder auf. Und das war dann so eine Postkarte und ich habe nicht so gut geträumt die Nächte danach. Ja, oder das Opening, ne, war ja auch sehr, sehr düster mit Lordi irgendwie und ja gut, das musste ja. Ja, das war schon klasse irgendwie und ja, das ist ja der letzte ESC, wo auch Deutschland mit einem wirklich deutschen Beitrag, deutsch gesungenen Beitrag auch mit Roger Cicero angetreten ist. Und der mir nach wie vor nicht gefallen hat, aber ja. Gut. Ja, mir gefällt er nach wie vor noch. Also das war auch, war ein guter Auftritt. Und ich glaube, laut Jury hätte er sogar auch gewonnen. Also da gab es ja nur Televoting, glaube ich, ne? Und es gab eine Backup-Jury sozusagen. Und wenn man das wohl zusammenrechnet, dann hätte er wohl den ESC gewonnen, wenn es nur rein nach den Jurys wohl irgendwie gegangen wäre. Ey, wie absurd das gewesen wäre, ey, vor Werka Sedutschka. Ja, ja. Und ja, Molitor natürlich, ey, das hätte keinem verkaufen können. Das war, das war schon cool irgendwie. Also, aber was für ein geiler Jahrgang einfach. Ja. Also den fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und es war schön, dass sie den nochmal gezeigt haben dann. Und davor war irgendwie, war das schon der von Wien? Ich glaube ja, ne? 2015 haben sie dann mal gezeigt. Ich glaube auch 2009. Ja, das waren ne? 2015 war an dem gleichen Tag, als auch die spanische Party war. Ja, genau, genau. Mhm. Ja, deswegen habe ich den, aber den konnte ich dann nicht komplett sehen. Mhm. Ja, aber also gerade diese 2000er, da sind natürlich Erinnerungen auch noch da bei mir, wie ich die geguckt habe. Mhm. Ja, das macht halt irgendwie auch immer wieder Bock, irgendwie sich da auch so den ein oder anderen Song Contest auch anzugucken. Und wie gesagt, bei YouTube bis auf ein paar Ausnahmen kann man sich eigentlich auch alle irgendwie, wenn man so ESC, den Jahrgang und dann irgendwie Full Show oder so irgendwie eingibt, dann findet man da eigentlich immer was. Das sind dann manchmal vielleicht ESCs mit türkischem Kommentar oder so. Da hat man von dem Kommentar jetzt nicht unbedingt was davon, aber man findet eigentlich immer irgendwie volle Show eigentlich meistens. Und das macht schon irgendwie mal Spaß. Wenn vielleicht mal ein Sonntagnachmittag irgendwie verregnet ist oder so, dann ist das immer auch noch eine schöne Alternative. Ja, aber wie gesagt, der 2016er am letzten Samstag, das hat mich echt ein bisschen geärgert. Und das sind so Dinge. Wahrscheinlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in dieser EBU-Scheinelei, da werden, glaube ich, jetzt so einige ich glaube hier die Sängerin, die mit Molitor da auch gewonnen hat, die tritt jetzt, glaube ich, auch bei Europe Shine a Light irgendwie auf. Und ich glaube, diese WeWatch-ESCs, die haben, glaube ich, alle ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, der 1997er, den haben sie ja auch mal vor ein paar Wochen gezeigt. Weil Katrina and the Waves singen ja dann, glaube ich, auch mit den Teilnehmern von 2020 da irgendwas ist da ja auch geplant und da ist, glaube ich, in 2016 auch irgendwas, was nachher in dieser Sendung irgendwie halt ist. Aber da, Leute, da müsst ihr euch irgendwie auch mal um die Urheberrechte irgendwie kümmern und dann ja, also soweit dazu. Wichtigste an dem ESC war Love, Love, Peace, Peace. Genau, genau. Ja, also das dazu. Sonst ist ja in der Woche, ja, ich mache auch im Moment noch munter irgendwie meine Homeoffice. Jetzt bin ich allerdings erstmal 14 Tage im Urlaub. Cool, fährst du weg? Ja, genau. Ja, mal gucken irgendwie. Vielleicht irgendwo nach Spanien oder so. Mal gucken. Mal so ein Billigflug. Ja, ja, ja. Ich habe den etwas verkürzt. Ich hätte eigentlich 3 Wochen Urlaub gehabt. Das ist mir dann so in dieser Corona-Zeit dann doch ein bisschen zu lang. Aber weil ich schon so gedacht habe, naja, wir werden jetzt doch mit dem Podcast so einiges noch zu tun haben, noch aufzuarbeiten und so weiter, dann macht es immer auch dann Sinn, wenn man da auch ein bisschen mehr Freizeit hat, um dann für euch diese Folgen irgendwie schön zusammenzuschneiden. Ja, wir haben jetzt diese Folge noch und dann werden wir nächste Woche, oder nicht nächste Woche, aber werden wir dann, wenn Europe Shine a Light gewesen ist, dann werden wir da auch noch mal so ein bisschen alles zusammenbinden, was ja alles so passiert ist im Eurovision Land, wie man sozusagen Ausweichveranstaltungen vorgenommen hat. Das ist die Ausgabe 49 und dann haben wir nämlich bald die Ausgabe 50 zu packen. Und das wollen wir mal so ein bisschen auch mit, das wollen wir auch ein bisschen feiern, weil, 50. Folge, da haben wir schon so irgendwie so einiges angelegt. Seit der letzten oder seit dieser Saison ist ja Sonja hier mit dabei, die auch hier wunderbare Sachen hier schon auch beigesteuert hat und macht hier auch einen hervorragenden Job. Und haben wir, ja, das ist einfach so. Und da wollen wir jetzt eine kleine Feier machen und da gehört natürlich auch Dennis mit dazu, mit dem ich ja am Anfang den ESC Green Room hier moderiert habe. Und wir werden jetzt mal ja so eine Art kleine Laberfolge dann irgendwie halt machen, wo wir so ein bisschen auf die Saison 2017, 18, 19 und 20 dann mal zurückschauen werden und was hier so im Podcast alles so gelaufen ist und so weiter. Und Dennis hat da schon zugesagt, das werden wir so ungefähr Mitte Juni, Ende Juni irgendwie halt machen. Und es wäre ganz, ganz großartig, wenn wir vielleicht von euch so den ein oder anderen Kommentar, vielleicht haben auch einige Leute die Möglichkeit, uns vielleicht auch einen Audiokommentar zur Verfügung zu stellen. Ich gebe nachher nochmal die Nummer durch. Man kann uns auch anrufen und uns da auch einen Audiokommentar hinterlassen. Da kann man nur nicht so lange drauf sprechen. Ich glaube, das sind so 2 Minuten oder anderthalb oder so. Deswegen, wenn ihr Lust habt, packt einfach auch irgendwie euer Handy und ladet euch eine Diktier-App runter und dann könnt ihr da auch einen kleinen Audiokommentar hinterlassen, was euch zum ESC Green Room einfällt, was euch gefällt, was vielleicht eure Highlights irgendwie halt waren und da würden wir uns auch ganz groß drüber freuen und wir freuen uns auch über kleine Kommentare über Twitter, über unsere ganzen sozialen Netzwerke, wo wir auch zu finden sind, auch auf unserer Seite escgreenroom.de und ich glaube, da werden wir eine schöne kleine Geburtstagsfolge daraus machen. Ja, hast du da noch, wolltest du auch noch was dazu sagen, Sonja? Naja, du hast ja schon gesagt, es ist ja im Grunde genommen nur deine 50. Meine ja nicht. Doch, ich feiere gern mit dir. Wenn du mich einlädst, bin ich dabei. Unser aller 50. Folge, das feiern wir dann schon irgendwie alle zusammen. Das ist ja auch, so soll das ja auch irgendwie sein. Ist ja immer alles nur eine Gemeinschaftsproduktion. Das würde ich mal dazu sagen. Sehr schön. Ja, wir werden euch da auch noch mal in der nächsten Folge noch mal drauf, da noch mal dran erinnern. Wie gesagt, legt los. Ungefähr Anfang, ich würde mal sagen, bis zur ersten Juniwoche schickt uns da gerne was zu. Ach ja, vielleicht noch mal, wo ihr das hinschicken sollt. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse kundendienst@escgreenroom.de. Da kommt das irgendwie halt alles an und da können wir dann das dann auch alles verarbeiten. Ja, ich mache noch mal eben ganz kurz weiter. Wir haben auch schon so den ein oder anderen Kommentar bekommen. Ich gehe erst mal auf die vorletzte Folge zurück, der schwarze Gesang. Da haben wir so ein bisschen noch was bekommen. Zum einen haben sich wohl schon ein paar Leute drüber gefreut, dass ich diesen Hinweis gemacht habe auf diese Dokumentation vom finnischen Fernsehen über die Fans des Eurovision Song Contest. Die haben sich ja sozusagen per Selfie selber gefilmt und haben so ein bisschen so einen Einblick auf ihre auf ihr Fansein und was sie dann so vor Ort beim ESC irgendwie halt machen. Und da hat sich unter anderem Rico war das, glaube ich. Ja, der hat sich sehr drüber gefreut und Katja hat uns da auch einen kleinen Kommentar hinterlassen. Rico hat unter anderem noch mal eine Frage gestellt zu den Fanclubs. Und was es denn für einen Unterschied zwischen den beiden deutschen Fanclubs halt gibt. Es gibt ja einmal den OGAE, da gibt es auch sozusagen einen Dachverband und dann gibt es halt einzelne Landes-Fanclubs, den OGAE Germany gibt es zum Beispiel, der ist hier auch schon als erstes hier gegründet worden und daraus hat sich sozusagen nochmal ein zweiter Fanclub, ich glaube 2000 oder so war das, glaube ich, hat sich da nochmal gebildet, der genauso die Ziele verfolgt, irgendwie halt die Fans halt sozusagen zu organisieren und so weiter in den Fanclubs. Wenn man Mitglied des Fanclubs ist, kommt man ein bisschen leichter an Karten für den Eurovision Song Contest. Und ja, also ich glaube, so richtig Unterschiede gibt es da nicht so wirklich. Ich glaube, der ECG, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Mitglieder als der OGAE, aber auch, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig großer Unterschied. Aber wir können das tatsächlich mal aufnehmen, dass wir vielleicht mal in einer der nächsten Folgen da vielleicht auch mal jemanden einladen und uns da mal ein bisschen was erzählen lassen. Das kann sicherlich jemand, der da in so einem Fanclub direkt drinsteckt, der kann da bestimmt eine ganze Menge mehr erzählen, als ich das jetzt auch so könnte. Insofern würde ich das mal tatsächlich so ein bisschen aufnehmen, um die, um das mal so für die nächsten Male für euch nochmal auf die Agenda zu setzen. Ja, gerne. Ich glaube ja, das eine ist die Judäische Volksfront und das andere ist die Volksfront von Judäa. Ja, sowas, genau, genau. Und die einen Könnt rufen euch dann streiten, wer ist. Genau, und die einen rufen den anderen irgendwie Spalt dazu, ne? Das ist so. Ja, genau. Zu unserer letzten Folge, We Decide One. Wenn jetzt dann auch mal sich die Seite hier wieder öffnet, dann kann ich da auch eine ganze Menge mehr erzählen. Was hatten wir da? Da hat sich Birgit noch gemeldet. Und zu eurer Kritik an der Konkurrenzveranstaltung, als ProSieben die Pläne bekannt gab, wussten die Programmverantwortlichen ja vielleicht noch gar nichts von der EBU-Show. Bei mir war es jedenfalls so, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten wie immer angenehm, euch zuzuhören. Also ich glaube, das wird ProSieben mit Sicherheit auch schon im Hintergrund gehört haben, dass es da so eine Veranstaltung. Natürlich, wenn die an den anderen Planungen dran waren. Ja, ja. Also ich denke mal, dass da wird es wohl wahrscheinlich schon hinter den Kulissen so mehr Wissen gegeben haben. Das stimmt, das ProSieben-Ding ist zuerst veröffentlicht worden. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wir wussten noch nicht, was die EBU plant. Aber da ja wohl Schreiber und Raab auch damit dran waren, irgendwie ein Konzept zu entwickeln und das dann ja nicht genommen wurde oder so, das ist, also so blauäugig war das nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ging es jetzt mehr so darum, die Pressemitteilung vor der ARD rauszuhauen. Und dann wurde so dadurch wird dann so der Eindruck erweckt, die von ProSieben, die haben das viel eher gehabt. Und ich glaube, das lief mindestens parallel, ne? Das, dann hast du in der letzten Folge noch was angesprochen. Kannst du ja vielleicht mal erzählen. Naja, ich habe den Kerl mit dem Free Hugs-Schild angesprochen, der eigentlich jedes Jahr, oder? Der ist jedes Jahr irgendwo an der Halle und hat so ein Riesenschild, da steht Free Hugs drauf und stürzt auf alle zu und alle stürzen auf ihn zu, weil sie gerne diese Free Hugs dann auch haben wollen und nehmen. Und da hat uns Marco vom Messi Schiri Podcast geschrieben, dass er den kennt. Ein brasilianischer Wiener sei das, Thiago Ohana. Und ist ein Kumpel von ihm. Und es geht ihm gut. Und das ist schön zu hören. Also hoffentlich geht's bald wieder mit den Free Hugs. Im Moment ja doch eher verpönt bis verboten. Aber dann wird er hoffentlich nächstes Jahr wieder mit seinem Schild am Start sein. Und gut zu wissen, dass es ihm gut geht. Ja, genau. Genau. Danke für die Einsendung, Marco. Auch. Ja, also die Reaktion fand ich schon sehr, sehr geil. Also super, dass er da auch gleich ein Selfie so bei der Hand hatte. Also super, ganz große Klasse. Also er ist heute tatsächlich auch in meinen, Facebook hat ja dieses schreckliche Erinnerungsding, also heute vor x Jahren oder so. Mhm. Und da habe ich heute reingeguckt und heute vor 6 Jahren war er, glaube ich, ein Halbfinale in Kopenhagen. Und da habe ich auch so ein Bild, so hier Free Hugs-Schild nach oben in der Menschenmenge. Ja? Also es irgendwie, ja, wir kennen ihn alle so ein bisschen. Aber jetzt wissen wir auch, wer dahinter steckt und wo wir den Kontakt herkriegen das nächste Mal. Ja, super. Das sind halt auch so diese Fans, so die so auf ganz vielfältige Weise den ESC auch bereichern. Ne? Das ist so wirklich. Das ist komplette Bubble, das ist super. Ja, das ist wirklich, das, wie man so schön sagt, da menschelt es sehr so schön. So ein Unwort, ein Ausdruck. Er ist so authentisch, ja, ja toll. Genau. Genau, authentische Deppen. Aber nee, das ist in dem Fall wirklich sehr schön. Ja, es gibt ja jetzt auch bei verschiedenen Medien dann natürlich auch eine Songkritik. Und wir haben ja schon in der letzten Ausgabe haben wir ja auch schon das erste Semifinale besprochen und da hat ja Sonja sozusagen ihre Reihenfolge reingegeben und ich habe es dann entsprechend ja auch mitkommentiert und jetzt wechseln wir sozusagen da so ein bisschen die Position. Ich habe mir jetzt mal das zweite Semifinale des ESC 2020 angeschaut. Ich habe es tatsächlich jetzt auch mal so gemacht wie du. Also nach dem Alphabet bin ich mal so in der Reihenfolge des ersten und der zweiten Hälfte mal durchgegangen. Die ist ja schon ausgelost worden, ich glaube Februar oder Januar, weiß ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf. Das ist schon gemacht worden und innerhalb dieser Hälften hätte dann die Regie sozusagen eine Reihenfolge nachher erstellt, die es jetzt natürlich durch die Absage nicht mehr gegeben hat. Und deswegen, ich mache es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen alphabetisch aus dieser Reihenfolge erste Hälfte, zweite Hälfte und habe jetzt dann sozusagen die mir sozusagen die 10 Finalisten ausgeguckt. Ja, und da starte ich mal mit Griechenland. Wenn der Eurovision Song Contest nicht abgesagt worden wäre, wäre es für die 17-jährige Stefania Libararakis ein Heimspiel geworden. Sie ist nämlich in den Niederlanden als Popsängerin, Online-Präsenterin und Schauspielerin bekannt. Sie ist in den Niederlanden geboren, wuchs in Utrecht auf. Erste ESC-Erfahrung sammelt sie mit dem Song Kisses and Dances beim Junior Eurovision Contest 2016 in Malta, bei dem sie die Niederlande mit der Gruppe Kisses vertritt. Also ich habe das tatsächlich nochmal nachgeguckt. Moment mal, das ist doch, glaube ich, der Text. Nein, die Gruppe hieß damals auch tatsächlich Kisses. Dort hat sie den 8. Platz gemacht. Hast du das geguckt damals als Junior ESC Ultra? Ja, ich glaube, na Ultra nicht, aber als journalistisch interessierter ESC-Gucker. Doch, ich glaube ja, ich glaube, den habe ich geguckt. Ich kann mich zumindest auch an diesen Song erinnern, ja. Ja, was ist noch so zu sagen? Also, ja, ihr Heimvorteil ist nicht umsonst gewesen, denn sie soll auch 2021 erneut für die Niederlande antreten. Also jedenfalls, wenn es dann nach dem Willen der EBU dann in Rotterdam. Für Griechenland hoffentlich. Ja, dann für Griechenland auf jeden Fall. Aber sofern es in den Niederlanden und auch gar in Rotterdam irgendwie halt dann auch so stattfinden soll. Ja, es gibt da ein Videoclip dazu, da spielt Stefania so ein Schulmädchen, das übermenschliche Kräfte hat und das sie in der Öffentlichkeit verbergen muss. Der Text lässt ein bisschen offen, ob es dabei um sie geht oder um die allgemein verrückte Welt. Man sieht ja so, wo sie dann, ein Mädchen rutscht da irgendwie auf einer Bananenschale aus und sie stoppt sozusagen ihren Fall und dann kommen alle und machen dann mit ihrem Handy dann so einen Film davon und jetzt ist sie dann ganz bekannt und so. Also das ist so ein bisschen ja Disney-mäßig aufgezogen, sehr auf junges Publikum halt abgezielt. Und ja, das ist dann so der ganze Clip. Hauptsächlich ist es mehr so auf die junge Zielgruppe so ein bisschen zugeschnitten. Sehr mainstreamiger, obwohl man da auch so eine, ja, was ist das, so eine Art Klarinette oder so, die so ein bisschen noch erkennen lässt, ja, das kommt wohl irgendwie aus Griechenland, Orient oder keine Ahnung so. Also das ist schon noch ein bisschen noch erkennbar, aber sonst ist es halt ja eine normale Popnummer. Ist aber so in meinen Augen so der erste Finalist, der da meiner Meinung nach ins Finale kommen würde. Ja, bei mir so auf der Kippe, würde ich sagen. Also ja, könnte durchkommen, aber ich teile da deine Einschätzung, dass die Zielgruppe halt einfach, also für mich geht die komplett am ESC vorbei. Also Zielgruppe für sowas sind irgendwie so Mädchen im beginnenden Teenie-Alter, was jetzt gar nichts mit der ESC-Zielgruppe zu tun hat. Also das ist wirklich so für junge Leute. Also jetzt, wir sind natürlich auch noch junge Leute, aber es ist für noch jüngere Leute. Und es ist einfach da mir dann ein bisschen zu gewöhnlich auch. So einfach so, ja, so ein Popsong und auch so eine niedliche Sängerin und dann auch noch so auf, dieses Video ist ja auch, ich weiß nicht, so, kennen die wahrscheinlich alle nicht mehr, weil die da noch nicht geboren waren, aber es ist so ein bisschen Britney Spears, Hit Me Baby One More Time in irgendwie eine bisschen andere Geschichte, aber im gleichen Setting, so habe ich das Gefühl. Ja, also mich kickt das eigentlich gar nicht. Es kann sein, dass das durchgegangen wäre, hätte ich jetzt auch nicht sofort böse die Fernbedienung in den Fernseher geworfen, aber ich hätte auch ein Finale ohne das ertragen. Ja, man muss sagen, der Clip, sagen wir mal so, ist jetzt ein bisschen viel Geschichte, ne? Also man vergisst da so ein bisschen den Song dabei, ne? Und das ist so ein bisschen. Kann man nur hoffen, dass sie es nicht so auf die Bühne gebracht hätten. Ja, ja, ja. Also ich habe mir tatsächlich, also mindestens habe ich mir nochmal den Clip auch angeguckt vom Junior Eurovision Song Contest 2016. Da ist sie ja mit drei Mädels zusammen irgendwie, oder es waren drei Mädels, die dort aufgetreten sind und sie war die dritte. Und also singen kann sie und sie war wohl auch schon relativ früh wirklich da auch professionell auf der Bühne. Und ich glaube, also so gesanglich würde sie das auch, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Also es ist nicht nur ein hübsches Mädchen, sondern ich glaube, dass sie auch so eine Live-Situation wirklich auch sehr gut meistern kann. Der Junior Eurovision ist ja irgendwie auch schon 4 Jahre her, wo sie da aufgetreten ist. Also sprich, da ist mit Sicherheit auch schon sehr viel mehr Erfahrung da mit dabei. Wir haben es letztes Mal ja auch schon so ein bisschen gesagt. So in meinen Augen ist auch dieses Mal das erste und zweite Semifinale eigentlich auch sehr gleichmäßig. Ich würde diesen Beitrag in so einer sogenannten Todesgruppe irgendwie, wo man wirklich mehr als 10 gute Titel irgendwie halt hätte und sie wäre so der 12., 13., da würde ich ihn sicherlich auch nicht sehen. In diesem zweiten Semifinale 2020, da glaube ich schon, dass der eine Chance hätte, auch tatsächlich dann irgendwie weiterzukommen. Es würde aber, glaube ich, im Finale tatsächlich ein bisschen schwer werden, da irgendwie vorderste Plätze damit zu kriegen. Da gibt es da wirklich auch eine ganze Reihe von anderen guten Titeln. Oh, scheiße, sind wir uns schon wieder einig, ey. Ja. Ach, ich glaube, beim nächsten sind wir uns auch einig. Ja, gut, da sind sich ja, glaube ich, alle einig. Ja, ich glaube, das ist so ein Selbstgänger, nämlich Island. Dadi Freyja Pettersson wird 1992 in Reykjavik geboren. Seine Kindheit verbringt er in Dänemark, später in Island. Aber erst seit 2014 wegen seines Studiums der Musikproduktion lebt er in Berlin. Beiname hätte Dadi und seine Band den isländischen Vorentscheid Söngver Keppnin bereits 2017 gewonnen. Die Gruppe scheiterte im Superfinale mit ihrem Song Is This Love gegen die spätere ESC-Vertreterin Svala, die es ja dann auch nicht ins Finale beim ESC geschafft hat. Die mochte ich. Das war so schön, so ein schönes, kühles Lied. Ja, ich mochte die überhaupt nicht. Es war so, die waren. Sie hat von PayPal gesungen. Ja. Also war es Werbung, aber. Ja, die fand ich aber extrem unsympathisch. Also die habe ich überhaupt nicht. Aber das hatte was. Dieser Song hatte was. Ja. Das ist so, denke ich so, das ist, ja, ich verstehe, warum es nicht ESC-kompatibel war, aber so, ich mochte dieses Düstere. Ja, ich habe so im Vorfeld von ihr dann auch so ganz oft so Selfies gesehen, wo sie dann wieder in L.A. war und dann habe ich so gedacht, oh, ich trete gleich irgendwie ins Handy. Das war so, boah, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Insofern, ja. Nun ja, also um den Song wurde schon im Vorfeld des Söngver Keppnin ein ganz großer Hype gemacht. Ganz viele Prominente haben das schon repostet in den sozialen Medien, unter anderem Russell Crowe und auch hierzulande der Medienjournalist Stefan Niggemeier oder auch der Satiriker Jan Böhmermann. In einem Radiointerview hat Dadi mittlerweile verkündet, dass er nicht wieder am isländischen Vorentscheid Söngver Keppnin teilnehmen werde. Jetzt zwischendurch wurde jetzt ja auch nochmal so darüber gemutmaßt, ja, vielleicht macht ja das isländische Fernsehen keinen Vorentscheid und dann lassen sie ihn da wieder antreten. Ich glaube, das wird so, aber glaube ich nicht passieren. Werden wir mal sehen, was da passiert. In dem Song selber geht es um einen Vater, der es nicht abwarten kann, seiner neugeborenen Tochter die Welt zu zeigen und zu erfahren, wie sie über diese Dinge denkt. Er ist ja selber Vater einer Tochter, so ein bisschen auch autobiografisch. Und nun ja, im Vorfeld habe ich mir tatsächlich noch mal den Song, den er 2017 eingereicht hat, noch mal angehört. Den fand ich eigentlich ein bisschen besser. Und eigentlich ist Think About Things eigentlich, ja, ich will nicht sagen Abklatsch von 2017, aber es ist jetzt nicht sehr viel anders. Er hat sich scheinbar in diesen Song, den er jetzt 2020 für Island angetreten wäre, da hat er sich wohl ein bisschen stärker ein bisschen stärker dran rumgefeilt, sagt er selber. Aber im Großen und Ganzen, es fahren eine ganze Menge Leute drauf ab, finden den Song toll. Also es spielt sich jetzt im Moment so zwischen Island und Litauen ab. Und es hätte womöglich tatsächlich das erste Mal für Island dazu gereicht, auch mal das Ding zu gewinnen. Zweiten Platz haben sie ja schon mal gemacht. Aber das Ding jetzt wirklich zu gewinnen, das wäre jetzt gar nicht so außerhalb gewesen. Ja, das Ding hat eigentlich alles, finde ich. Also dieser Hype, der da im Vorfeld kam, man bekam das irgendwie von Leuten geschickt, die mit dem ESC überhaupt nichts zu tun haben. Und denen musste man dann sagen, ja, jetzt warte doch erstmal ab, das ist ja noch gar nicht durch den Vorentscheid durch. Und als man da gesagt hat, so hier, das nimmt übrigens teil, dann kam von einigen so, wie, das war noch gar nicht klar vorher, das hat doch schon jeder gepostet und so. Also es war erstaunlich, was das vorher schon ausgelöst hat. Aber ich fand, das hatte auch einfach irgendwie wirklich alles, was es braucht. Also du hast Litauen gerade erwähnt. Bei Litauen hat man immer erstmal so den Moment, was machen die da? Die tanzen so komisch, wie war nochmal der Song? Und bei Island gerade nicht, da passt das alles zusammen. Du passt von Anfang an auf, du findest das von Anfang an witzig, einfach dieses Erscheinungsbild mit diesen Pullis, mit sich selbst irgendwie in diesem 8-Bit-Format. Dann, wie die mit ihren Instrumenten da rumhüpfen, diese Choreo, jeder denkt, ach, das kann ja auch, das ist ja witzig, wie die da einfach mal so hier Bein hoch und Hand in die Richtung und dann singt er da in diese zwei Mikros. Und dann hat das natürlich auch fantastische Momente und davon auch noch gleich mehrere. Also erstmal stehen die alle starr und spielen da in ihre Fantasieinstrumente. Und irgendwann geht das ja los und sie fangen dann an, sich zu bewegen. Das ist schon ein geiler Kameramoment. Dann natürlich diese Windmaschine. Ach du liebe Zeit, wenn diese Windmaschine einsetzt und ihm seine langen Haare da einfach so nach hinten weht. Das ist einfach das Bild, was du brauchst vom ESC. Das kommt auch. Und dann gibt's noch dieses Schlussbild, wie sie sich alle so aufstellen mit dem letzten Ton. Ja, das hat einfach alles. Dazu kommt, dass er als Typ halt irgendwie cool ist. Und er hat ja auch mehrere Sachen noch so nachgespielt. Mehrere ESC-Sachen, kann ich mich erinnern. Ich glaube, er hat sonst seine eigene Fuego-Version mal gemacht, auch in seinem Musikstil da mit seinen Instrumenten. Es ist ein cooler Typ. Und dann kommt, du hast es schon erwähnt, kommt noch die Geschichte dazu. Ja, er will seiner kleinen Tochter die Welt erklären. Ja, Gott, also da stimmt ja echt alles. Ja, ist ein schönes Gesamtpaket, ne? Also tatsächlich auch so. Spielt auch noch seine Frau in der Band. Ja, ich glaube auch noch irgendwie Schwester oder so, glaube ich, ne? Also so ein typisches Island-Ding irgendwie, wo ja doch wieder jeder bei jedem kollaboriert oder so, ne? Das ist schon irgendwie. Das stimmt auch alles, was du sagst. Aber mich erreicht es tatsächlich nicht so. Also ich finde, dass das auch zu Recht so ganz oben irgendwie stattfindet, aber so, wenn ich es jetzt so ganz persönlich für mich so nehme, sage ich so, ja, ist, also ich hätte es genau umgekehrt, bei mir fixt mich tatsächlich Litauen auch wesentlich mehr. Okay. Und das ist so, ich habe immer so ein bisschen so meine Probleme so mit diesen 80er Jahre Elektropop-Sachen, die so in der heutigen Zeit so komponiert worden sind. Das ist für mich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, so altbacken oder ich kann da nicht sagen, so, oh, das ist jetzt mein absoluter Favorit. Aber wie gesagt, man kommt an diesem Song nicht vorbei. Und es hätten sich, es wäre jetzt wahrscheinlich auch sowas wie Island oder Litauen. Da kommt es jetzt drauf an, wer hätte da angerufen. Und ich glaube, der eine wäre vorne und der andere wäre, glaube ich, ganz knapp dahinter. Und wir würden, glaube ich, in der Tendenz, glaube ich, auch tatsächlich eher Island als Litauen, aber das wäre. Und naja, ich würde mich für Island sehr freuen, aber im nächsten Jahr hätte ich dann ein bisschen Angst um meine Reisekasse, weil Island ist, glaube ich, sehr, sehr teuer. Und da müsste man sich da wirklich dann irgendwas überlegen, weil so ohne weiteres so irgendwie Zelten oder so kann man ja im Mai in Island ja dann auch nicht unbedingt. Gottes Willen. Na, das ist halt irgendwie, und da wäre ich tatsächlich mal gespannt, ob es dann auch überhaupt in Island auch stattfinden kann, weil so richtig eine riesige Halle werden die ja nicht haben, als außer diese Harper oder so, glaube ich, da in Reykjavik, wo sie eigentlich mehr so klassische Musik irgendwie spielen. Und da sind, glaube ich, auch nur so 1000 Zuschauer oder so, glaube ich, oder lass es 5000 sein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber gut, vielleicht. Du redest schon wie Armin Laschet, 1000, 5000. Ja, genau. Immer reinspaziert. Genau, kommen Sie rein, schauen Sie, kaufen Sie. Ja, also. Ja, aber also müssen wir uns ja erstmal keine Gedanken drüber machen, ja. Wird ja jetzt nicht passieren. Aber das, du hast was Interessantes angesprochen, das ist halt dieser alte ESC-Trick, dass du Songs, die so, naja, okay sind, die man sich vielleicht auch privat nicht anhören würde, ich würde jetzt diese Art von Elektropop auch nicht unbedingt daheim irgendwie auf meinen Kopfhörern laufen lassen, aber ist ja genau dieser Effekt, den auch Mons Selmerlöw hatte, das war ja auch ein durchschnittlicher Popsong. Mhm. Und dann hast du halt diese Visualisierung dabei, die du ja im Fernsehen einfach brauchst. Und ich finde halt dieses Zusammenspiel, das macht niemand so gut wie Island in diesem Jahr, in diesem Jahrgang. Ja, ja. Ja, das ist auch heute nicht mehr so, wo man dann immer sagt, ah, beim ESC, da muss ja nur das Lied muss ja gewinnen. Nein, das ja, dann machst du im Radio. Ne, das muss halt, das muss halt auch auf der Bühne stimmen und ja, um es tatsächlich mal zu bemühen, es muss auch authentisch sein, so und das ist ja so. Auch dieses mit dieser halb angedeuteten Choreografie und so weiter, das ist schon witzig, gar keine Frage. Das ist so irgendwie. Aber es ist für mich so ein bisschen, dass ich so denke, ja, aber so der allerletzte Funke bei mir jetzt nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall ganz, ganz sicher im Finale drin und braucht man da, glaube ich, auch weiter gar nicht dann in der Richtung zu diskutieren. Ganz sicher Finalist. Ne? Ja. Ja, dann kommen wir zu unseren Nachbarn, nämlich nach Österreich. Vincent Bueno tritt oder hätte für Österreich wäre angetreten. Der wurde 1985 als Vincent Mendoza Bueno in Wien geboren. Er studierte unter anderem am Wiener Konservatorium, schreibt eigene R&B-Musik, spielt Klavier, Gitarre und Schlagzeug, also alles, was man für die ESC-Bio so braucht. Der Typ ist eine ganze Band. Ja, der Typ ist eine ganze Band und ja, hat auch schon in Musicals mitgespielt, wie Casting oder Jesus Christ Superstar. Und richtig bekannt machte ihn die ORF-Sendung Musical die Show, aus der Vincent Bueno als Sieger hervorging. Ja, hat 2016 bis 18 im Ensemble in dem Theater in der Josefstadt mitgespielt bei Monsieur Claude und seine Töchter. 2016 hat er bereits schon mal beim österreichischen Vorentscheid teilgenommen. Da hat ja damals Zoe das Ticket für Stockholm gelöst. Und ja, der ESC ist ja abgesagt worden, aber Österreich oder der ORF hat sich mit ihm committed, dass er auch 2021 für das Land antritt. Ja, inhaltlich geht es so ein bisschen, er singt, er sei eine kleine Streichholzschachtel und alles braucht nur einen kleinen Funken und er wäre sozusagen in Flammen. Und ja, das sind Metapher aus dem täglichen Leben. Ja, genau. Und das ist halt so. Auch hier Österreich, ja, wäre für mich tatsächlich ein bisschen wackelig. Mich hat der Song jetzt nicht so wirklich gecatcht. Ich glaube, dass er aber so auch so ein bisschen durch seine Musical-Erfahrung und so weiter, glaube ich, ein ganz guter Musiker, ganz guter Künstler irgendwie halt auch ist und da auch schon wahrscheinlich weiß, was er da tut. Ich glaube, dass es für ihn ganz gut war, dass der ESC abgesagt wurde und ich würde da noch mal einen Restart machen mit einem richtigen Knallersong. Insofern ist das für ihn, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsposition. Ich sag jetzt mal, Österreich ist drin, weil letztes Jahr Österreich ja mit Penda leider im Semifinale hängen geblieben ist, ist dort Platz 17 geworden, auch nicht gerade so ein besonders tolle Platzierung mit einem eigentlich sehr außergewöhnlichen Song mit Limits damals. Deswegen würde ich es den Österreichern tatsächlich auch gönnen, wieder ins Finale zu kommen und da zu versuchen, in den oberen Plätzen irgendwie halt mitzuspielen. Ja, das ist sozusagen meine Meinung zu Österreich. Wie sieht's bei dir aus, Sonja? Ja, ich habe sie tatsächlich auch auf meiner Liste. Auch so ein bisschen dem geschuldet, dass das jetzt kein Killer-Halbfinale ist und dass ich den Song auch eigentlich ganz gut finde. Und eigentlich ganz gut sagt's dann schon es will halt sehr poppig und modern klingen, schafft das irgendwie auch, ist dann aber doch wieder so Michael Jackson für Arme und ja, es ist nett und Abtempo passt ja immer ganz gut mal rein, so gut wie Ben Dolich finde ich es dann aber doch nicht. Also es ist so zwischendrin, also kann ich jetzt auch nicht unsympathisch finden, hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn es gewesen hätte und im Finale Österreich. Ja, aber ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie in meiner Playlist noch ein paar Jahre haben werde. Das ist okay, aber na gut. Ja, wird, glaube ich, auf lange Sicht irgendwie unter den österreichischen Songs jetzt nicht unbedingt jetzt so in Erinnerung bleiben, ne? Ja, gut, es ist halt jetzt so ein Jahr, das kann man sich immer schönreden, ne? Da können jetzt alle sagen, ja, mit dem hätten wir echt abgeräumt, ne? Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall schon mal nichts, wofür man sich schämen muss. Mhm. Da wurde ja auch schon ganz anderes geschickt, Trackshitters. ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Geht mir auch so. Völlig okay einfach. Mhm, ja. Geht mir auch so. Gut, dass wir es nicht für Messi Cherie bewerten mussten. Die Anfrage hatten wir ja schon. Ja. Ja, ganz gut. Viele Grüße. Das. Ich habe mich da auch an dem Voting auch beteiligt bei Messi Cherie und da habe ich, ich glaube, Österreich tatsächlich einen Punkt nur gegeben, weil tatsächlich, das kann ich nachher ja tatsächlich nochmal vorlesen, meine Top Ten. Weil es einfach viele andere sehr, sehr gute Songs irgendwie halt auch gibt in der Top Ten. Und ich möchte einfach, dass die Österreicher da auch mit uns zusammen im Finale da sozusagen diese kleine Battle, na, wer ist denn vor Deutschland, wer ist nach, so, ne, das finde ich immer ganz lustig. Und mal sind wir vorne, mal sind die anderen vorne und das ist ja irgendwie das gehört ja auch zu dem Wettbewerb auch dazu und insofern lassen wir sie mal im Finale drin. Ja, dann kommen wir zu Polen. Die 18-jährige Alicia Semplinska, schwieriger Name, singt die Powerballade Empires. Sie ist in Polen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Castingshows bekannt geworden. Erst im November konnte sie die 10. Staffel von The Voice of Poland für sich entscheiden. Die Vorentscheidung lief nach dem Format der Castingshow Zazana Zukis, die bereits für den Junior Eurovision ESC 2019 die Siegerin Vicky Gabor mit Superhero hervorgebracht hat. Also man sollte sich immer mal den Junior Eurovision irgendwie halt anschauen. Jedes Mal ein Schnaps, wenn wir hier über den Junior Eurovision erzählen. Dann sind wir besoffen. Tot bin ich dann. Ja, das also das ist zumindestens gibt es hier so ein paar Stellen auch in der letzten Folge irgendwie, wo es tatsächlich auch so eine Art Talentschmiede für den großen ESC ist. Also es tauchen immer mal wieder einzelne Künstler irgendwie halt auf, die da schon mal. Ich hab die Siegerlied sofort im Ohr vom letzten Jahr. Mann. Ja, echt? Ich nicht. Klar. Ja, Polen. Du hast mich gequält damit. Also sie haben das im Grunde so ähnlich gemacht, da gab es irgendwie auch so, ich glaube, drei Halbfinalrunden. Da sind zum Schluss, standen sich Kasia Derin, dann Alicia und Albert Czerny, den wir ja vom letzten Jahr noch von der tschechischen Band Lake Malawi kennen. Der hatte gleichzeitig auch eine polnische Staatsangehörigkeit, deswegen durfte er da wohl irgendwie mitmachen. Und gleich mal zur ESC-Hure geworden. Ja, genau, der wollte es dann nochmal als Solokünstler halt nochmal wissen. Und und in dieser Expertenjury saßen drei ehemalige ESC-Teilnehmer, nämlich Michael Spack von 2016, Cleo, wir kennen das noch mit den Damen, die da die Wäsche sauber gemacht haben auf der Bühne. Das war so peinlich, wie Deutschland denen so viele Punkte gegeben hat. Ja, ich fand ihn aber gut. Also ich fand ihn irgendwie ganz Von dir kam das. Ja, genau. Ich habe andauernd angerufen und deswegen war das dann so. Ja, schön, dass mal jemand auf das Schicksal der polnischen Butterstampfer. Ja, ich finde das ganz wichtig. Also die haben mich einfach aufgerüttelt. Also das war irgendwie. Oh Gott, aufhören. das war 2014 und Grommi war 2018, ne? Glaube ja. Glaube ich. Ich glaube, das war 2018. Und Spack war in Stockholm. Ja, der hat ja so überraschend gut abgeschnitten. Oh, das war furchtbar. Ja. Aber das vergesse ich auch nicht. Da war ich in der Redaktion, noch in meiner alten Redaktion, und wir haben da halt abends mit mehreren Leuten am ESC geschafft und es war noch ein Kollege aus der Sportredaktion da. Mhm. Und der versank so hinter seinem Tisch, hatte gar nicht mehr viel zu tun, hat sich das aber auch angemacht. Und ich hatte vergessen, dass er da war, tatsächlich, weil er einfach schon seit Stunden ruhig war und einfach nur diesen Contest geguckt hat, für sich alleine hinten irgendwo. Und dann wurde angekündigt, so, ja, und jetzt kommt Michael Spack, und auf einmal brüllt es vom anderen Ende des Großraumbüros, wie geil, die Freundin nennt ihn bestimmt nur Spacko. Da dachte ich, ah, Sportredaktion, alles klar. Da muss ich immer bei ihm dran denken, und das ist auch ganz gut, weil da muss ich nicht an dieses furchtbare Lied denken. Ja, ja. Ja, das, also ganz da habe ich damals auch so gedacht, so, boah, ey, wieso hat der so viele Punkte bekommen? Das weiß bis heute keiner. Ja, aber das, gut, das hat irgendwie auch, ja, die Leute irgendwie gekickt, war dann halt so. Ja, der Song Empires von Alicia, ja, Spiel mit dem Feuer, man sieht Wälder, die in Flammen stehen, so ein bisschen, oh, die böse Welt und was machen wir nur damit? Also das ist so ein bisschen, ja, ganz, ganz düster, und sie singt ganz gut. Ich kann mich aber dran erinnern, ich habe das auch immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle Runden gesehen habe, aber auf jeden Fall das Finale, da fand ich sie live jetzt nicht ganz so toll, kann aber auch in der Abmischung beim Fernsehen jetzt nicht so jetzt irgendwie dran gelegen haben. In dem Clip jedenfalls, da gerade ganz am Ende, da gibt's dann noch mal so einen ganz hohen Ton, den sie da noch mal singt. Da muss man sagen, also alle Achtung, wenn sie das wirklich auf der Bühne so live irgendwie schaffen würde, das würde noch mal eine Marke setzen. Aber ich würde mal sagen, die davorliegenden 2 Minuten 50 ist dann eher so, ja, ach Gott sicher. Also ist so eine Powerballade, ja, ich will gar nicht sagen, so typisch wie Osteuropa, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls nicht, was jetzt so dauerhaft irgendwie hängen bleibt. Also auch wieder so ein bisschen in dem Zusammenhang, wer da jetzt im zweiten Semifinale alles so antritt. Sicherlich der Song, der die größeren Chancen hätte, um praktisch ins Finale zu kommen. Aber jetzt auch nicht unbedingt jetzt so ein ganz, also Polen hat so in den letzten Jahren nicht unbedingt jetzt so Songs hervorgebracht, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, das ist jetzt so bleibend in Erinnerung. Da sind so Cleos Mädel noch vielleicht so ein bisschen so im Kopf irgendwie, weil das einfach visuell so ein bisschen auch deutlich wird, und es wird ja auch immer in so Rückblenden auch immer noch mal so reingeschnitten. Aber ansonsten. Ja gut, und Spacko halt, ne? Ja, genau. Das ist halt, ja. Aber ich würde mal sagen, ja, sie ist im Finale. Was sagst du dazu? Ich habe mich gefreut, dass du es auf deiner Liste hattest. Da war ich mir okay. Nämlich wirklich nicht sicher. Ich habe gedacht, du kickst das raus. Mhm. Siehst du, das ist also mein Aserbaidschan, wie letztes Mal. Ne? Genau. Und in dem Fall bin ich wirklich billig zu haben. Also Powerballade sagt ja schon alles. Also wenn man das Wort Powerballade hört, hat man eigentlich schon was im Kopf. Also genau das ist es dann auch. Mhm. Es ist eine schöne Stimmfarbe. Es hat diesen super dramatischen Aufbau und greift natürlich auch so was von den Worten her. Du hast ja schon beschrieben mit irgendwie, ja, hier die Imperien, die verbrennen und so. Das ist ja natürlich auch ganz oberstes Regal. Aber ja, kann man mal machen. Und ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste, was durchgeht, weil ich das mag als Lied. Also ist auch nichts, was ich ständig höre, aber ich finde, auf diese ESC-Bühne passt das. Und ja, immer her mit dem Drama, kann man zwischendurch mal gut gebrauchen. Für mich ist es drin. Mhm. Ja, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was sie auf der Bühne gemacht hätten, ne? Ob das, ich sag mal, sehr reduziert vielleicht. Wenn da nicht mindestens eine Erdkugel abgebrannt wäre, wäre ich enttäuscht gewesen. Ja, genau. Also man kann da jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, dass da vielleicht könnten da auch irgendwelche Tänzer was machen. Aber ich glaube, ich sehe sie Tänzer da abbrennen. Ja, ich sehe sie da mehr so alleine auf der Bühne in so einem vielleicht relativ groß ausgelegten Kleid und so weiter. Und ja, so ein bisschen Visuals hinten dran. Ne? Ja, genau. Und dann so irgendwie in der Richtung. Aber das muss natürlich auch sehr fein aufeinander abgestimmt sein. Sonst könnte das natürlich auch abfallen. Aber gut, dann habe ich ja. Wie du sagst, sie muss halt auch die Töne treffen. Ja, genau. Das ist natürlich dann irgendwie auch dann nicht unwichtig. Okay, dann haben wir also auch Polen im Finale. Mhm. Dann gehen wir weiter zu Serbien. Die hätte ich als weiteres im Finale gesehen. Das ist das Frauentrio Hurricane. das den serbischen Vorentscheid gewonnen hat, Beo Vizija mit dem R&B-Song Hasta la Vista. Das Trio besteht aus Sana Vukic, die Serbien bereits 2011 als Leadsängerin mit der Gruppe Zar vertrat, Ivana Nikolic und Ksenija Knežević. Das ist die Tochter des montenegrischen Sängers Knez, der für Montenegro 2015 angetreten war. Übrigens eine sehr schöne Nummer. So, die fand ich auch toll. Das war auch ein sehr bekannter Sänger. Und, der hat ja auch super routinierte abgeliefert. Ja, aber wobei, ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, weil er so dieses Botox-Gesicht hatte, so dieses einbetonierte Grinsen. Mhm. Also vielleicht jemand, der sich jetzt ein bisschen über die Maskenpflicht ärgert. Das schöne viele Geld, ne? Aber ich mochte dieses Lied total. Das hatte so eine total schöne Stimmung. Und dann haben die auch so ein bisschen da rumgetanzt, um ihn rum und so. War leicht unangenehm, weil man dachte so, na, der alte Mann da in der Mitte und die jungen Frauen tanzen da um ihn rum, aber dann doch auch wieder irgendwie schön und stimmig. Ja. Also ich höre mir das auch noch ab und zu mal an. Ja, ja. Das ging mir auch so. Also das war wirklich jetzt ist eben seine Tochter auch mit auf der Bühne mit diesem Trio. Und es gab diesen Vorentscheid. Dieses Beovisia-Festival zum 10. Mal. Es haben sich auch sehr viele Songwriter auch mit einem Beitrag gemeldet und haben den dort eingereicht. Zwei Runden gab es insgesamt, die um den Platz im Finale gekämpft haben. Ja, in dem Song geht es so ein bisschen um betrogene Liebe, um Betrug und du hast mich verlassen und bla bla bla. Und es ist so sehr, sehr sexuell aufgeladen, insbesondere der Videoclip, den man dann im Nachgang dann produziert hat. Das ist so, die Mädels haben so neonfarbene Klamotten an, die dann so im Dunkeln irgendwie angeleuchtet sind. Und ist so ein bisschen Sex sells. Das ist einfach das Prinzip. Also das hätten die wahrscheinlich auch so auf die Bühne gebracht. Dann, guck mal hier, wir haben Beine bis Den Haag. Ja, wunderbar. Und dann haben wir noch irgendwie so eine schmissige Nummer. Und die sagen so, hier, guck mal, wir haben das Sagen, hau doch ab und so. Ja, also ist gesagt, die Geister scheiden sich, ich bin da irgendwie neutral und emotionslos. Von mir aus hätte das ins Finale gehen können, damit ein paar andere nervige Sachen draußen bleiben. Wäre mir relativ wurscht gewesen. Mhm. Ja, geht mir auch so. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, nämlich mit Armenien. Da tritt die 25-jährige Griechin Athena Manoukian auf mit dem R&B-Song Chains on You. Dort hätte sie Armenien beim Eurovision Song Contest vertreten sollen, was ja jetzt nun leider nicht passiert. Mit den Stimmen der internationalen und der armenischen Jury gewann sie den nationalen Vorentscheid Depi Evrasil. Manoukian begann ihre Karriere 2007 bei einem Talentwettbewerb und nahm ein Jahr später an der griechischen Vorentscheidung zum Junior ESC teil. Da haben wir es wieder, also wieder einen Schnaps. 2018 war sie auch sogar Kandidatin in der englischen X-Faktor-Staffel. Ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist nicht die gleiche, in der auch Sarah Alto, die ist glaube ich 2016 bei X-Faktor in Großbritannien angetreten. Da ist sie aber scheinbar auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ja, um das so ein bisschen kurz zu fassen, das ist so ein bisschen so Party-Queen. Das Video, das muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zweiteilen. Das Video ist hervorragend. Das ist auch noch mal neu arrangiert worden gegenüber der Version aus dem Vorentscheid, wo sie dann gewonnen hat. Das ist so eine ähnliche Partynummer, so ein bisschen bitchy und so weiter wie Cleopatra. Das Problem bei Athena ist leider nur, die kann leider nicht live singen. Und dann wird diese Nummer natürlich ein bisschen schwierig. Also mir gefällt die Nummer sehr gut in der Studioversion. Deswegen möchte ich das eigentlich auch gerne ins Finale weitersehen. Aber es könnte sehr, sehr wackelig werden, wenn sie da wirklich im Semifinale so hinter diesen Erwartungen, die hinter diesem Song irgendwie stehen, wirklich zurückfällt. Und dann könnte es wirklich sehr, sehr schwierig werden mit einer Finalplatzierung. Was wäre deine Meinung dazu, Sonja? Also wenn das die Party Queen ist, dann pinkel dich in die Erdbeerbowle und geh wieder nach Hause. So. Ich finde das furchtbar, dieses Lied, ganz ehrlich. Also, dieser krepierende Refrain, das ist sowas hasse ich wie die Pest, wenn das so sich so hochschaukelt. Sie probiert das ja irgendwie so, sie versucht erstmal so ein bisschen zu rappen und so. Und dann ist da will ich mich drüber aufregen, da bin ich aber schon eingeschlafen. Ich möchte nicht im Refrain einschlafen. Der Refrain ist irgendwie so, das muss der Höhepunkt sein im Song. Ja. Sowas, ey, ganz, ganz, ganz furchtbar, so schluffig und dann noch diese Inszenierung mit diesem Thron und in dem Song passiert auch irgendwie nichts, also der hat am Ende nochmal so ein bisschen länger so ein Instrumentalteil und das war's, also der hat auch nicht wirklich eine Entwicklung, der bleibt die ganze Zeit auf diesem Level, nee, gar nichts für mich, also hätte ich rausgekickt in hohem Bogen. Mhm. Ja, so ab Minute zwei könnte es ein bisschen langweilig werden, ne? Weil es immer dieses Chainsaw, ne? Aufgerundet. So. Ja, so aufgerundet. Ja, genau. Also das ist so der Zwillingsbeitrag ist so ein bisschen Aserbaidschan mit Cleopatra. Das ist aber tatsächlich mehr auf den Punkt und weil die Sängerin auch das so gut rüberbringt. Das macht aber Athena irgendwie genauso. Mich kickt das so ein bisschen. Ich finde es Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du gesagt hast, geil, dann kann ich im zweiten Halbfinale Armenien davor bewahren, dass du es rauskickst. Ja, ja, genau, genau. Fand ich jetzt dein Plädoyer noch gar nicht so doll. Ja, weil das natürlich ich mag es, ich persönlich, ich finde ja immer so in den letzten Jahren, ich finde es immer besser, wenn im Moment so Länder lieber so von Balladen Abstand nehmen und lieber mal so ein bisschen was auf die Bühne bringen, was ein bisschen Party macht. Das hatten wir so in den 2000ern sehr, sehr viel. Da war es mal ganz gut, zwischendurch mal eine Ballade zu haben und jetzt ist so ein bisschen so im Moment noch die Phase so, dass alle eigentlich eher auf Nummer sicher gehen und so eine Ballade irgendwie halt bringen. Und da bin ich irgendwie über jeden Song, der da so ein bisschen die Kuh fliegen lässt, so wie zum Beispiel Armenien, da freue ich mich natürlich darüber. Aber wie gesagt, das meine Empfehlung steht auf tönernden Füßen, ich weiß. Ja. Dann kommen wir zu einer nächsten Ballade, nämlich Bulgarien mit der 22-jährigen Viktoria Georgieva. Sie sollte im Mai Bulgarien beim ESC vertreten. Das wussten wir auch schon sehr, sehr früh. Wir haben auch schon hier im Podcast auch schon über ihre Teilnahme berichtet. Das Land ist ja, hat ja eine einjährige Pause vorgenommen. Jetzt müssen sie sogar 2 Jahre pausieren. Letztes Mal haben sie mit der Formation Equinox und Bones teilgenommen. Da haben sie einen nicht so besonders guten 14. Rang eingenommen. Sonst waren so die Jahre davor Bulgarien immer sehr gut vertreten. Und ich finde, ja, war auch ein schönes Lied, war halt scheiße inszeniert. Aber Qualität hatte das trotzdem. Ja, gegenüber den anderen Songs der Jahre davor, fand ich, war das für Bulgarien schon mal so tatsächlich gerechtfertigt, ja, mit dem 14. Platz, ne? Standard war ja hoch, also. Mhm. Naja, Deutschland wird ja meistens den 14. Platz auch nehmen. Ja, das in dem Falle würde man sagen, hurra, Deutschland ist auf dem 14. Platz. Also man muss es dann so ein bisschen so vom Land her auch dann mal so manchmal so ein bisschen betrachten. Aber nichtsdestotrotz haben sie, finde ich, mit Viktoria da so ein bisschen auch an diese guten Beiträge wirklich jetzt auch angeknüpft. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Song. Und ich habe auch von diesem, nee, das war, glaube ich, von diesem, wie hieß er, diese Pre-Party aus Madrid, die dann auch online stattfand, da hat sie dann diesen Song auch nochmal gesungen. Das war dann in ihrem, fiktiv in ihrem Wohnzimmer und da hat sie es dann auch noch mal so ganz feinfühlig und so noch mal vorgetragen und Das finde ich ganz, ganz groß. Und ich finde, Bulgarien gehört ähnlich wie Litauen, wie Island, da ganz oben zu den großen Favoriten des Jahrganges 2020. Bei dem Song bin ich da sehr, sehr traurig drüber, dass es nicht mehr zur Aufführung kommt. Das hätte mich wirklich mal interessiert, was man da gemacht hätte. Also der Clip hat schon so ein bisschen, hat so eine kleine Vorgabe schon gemacht, dass dann so genauso auf der Bühne oder noch mal wieder ein bisschen was anderes gewesen wäre. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen und wäre für mich eine ganz, ganz große Favoritin auch dieses Wettbewerbs gewesen. Ja, also Finaleinzug, kein Thema, würde ich sagen, locker. Warum sie jetzt richtig große Favoritin ist, habe ich nie so ganz verstanden. Diese Billie Eilishisierung des ESC ist mir dann doch auch ein bisschen zu viel. Und bei ihr erreicht das so den Höhepunkt. Sie haucht das so alles dahin und der Song ist ja okay, aber es ist auch so, dem fehlt halt so dieser Moment. Also ich weiß nicht, ob sie so diese Momente gehabt hätte, die ich eben bei Island beschrieben habe. Also einfach diese Stage-Momente, wo du sagst, boah, bam. Vielleicht am Ende, als wenn der Refrain nochmal so abhebt, wenn man das irgendwie visualisiert hätte. Aber sonst sehe ich das nur sehr schwer. Wäre relativ weit vorne gelandet, ist auf meiner Liste nicht ganz so weit vorne. Aber ich habe mir mal den Text angehört und dachte, your lies burn like sugar in my wounds. Wer macht den Zucker in Wunden? Habe ich gedacht, ist das irgendwie so ein, natürlich ist es Code in dem Sinne als Gegenstück zu Salz, was man da so reinstreut, aber weiß nicht, ist das so ein ESO-Ding oder so? Und da habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden auf krankenhaushygiene.de, der wunderschön darauf hinweist, da Zucker ein Lebensmittel ist, verbietet sich das Einstreuen von losem Zucker in Wunden. Danke für diesen Hinweis, erscheint im Songtext zufolge ja doch nötig zu sein. Und da muss man sagen, wenn sie glaubt, dass das dann Sweet Bruises werden, von denen sie singt, habe ich eine schlechte Nachricht. Es wird wahrscheinlich eher eine bakterielle Entzündung. Du hörst so viele Podcasts mit Christian Drosten. Nee, komm, das hast du dich auch gefragt, oder? Habe ich das nicht schon irgendwann im März erzählt, dass ich medizinische Fragen an dieses Lied habe? Das ist mir sofort aufgefallen, als ich das gehört habe. Ja, ja, gut, aber ich sehe es da mehr so im übertragenen Sinne und würde das jetzt nicht so ganz realistisch sozusagen zu Ende denken, was das jetzt bedeuten würde, wenn ich mir jetzt. Ja, man muss auch mal so Metaphern hinterfragen. Ja, ja, das ist richtig, aber das ist ja auch so ein bisschen künstlerische Freiheit, ne? Also, ein bisschen auf den Text achten, bitte ich da drauf. Weil zum Beispiel Tears Are Getting Sober, habe ich nachgeguckt, gibt es alkoholhaltige Tränen? Also ist das irgendwie so, weiß ich nicht, gibt es irgendwie Stoffe, die sich so umsetzen, dass in Tränen auf einmal Alkohol nachweisbar ist? Ja. Habe ich nicht gefunden, aber ich habe gefunden, es gibt Weintränen und zwar Wein wie das Getränk. Und die entstehen irgendwie beim Weintest, wenn man das so schwenkt, dass sich in der Innenwand sowas absetzt, so eine Flüssigkeit. Ja. Das ist dann irgendwie Merkmal für was weiß ich was. Dann gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ich kenne mich mit diesen Weintesten auch nicht aus, aber das sind tatsächlich alkoholhaltige Tränen, die im Wein, beim Weintest, beim Schwenken in diesem Glas entstehen, weil sie sich am Rand absetzen. Was will uns die Künstlerin denn damit sagen? Ja. Ja, da lässt sie uns fragen. Das ist so schade, dass wir die nicht interviewen konnten, ey. Das ist Who are these Germans? I'm leaving. Die Fragen hätte ich alle gern gestellt. Mhm. Die sind jetzt unbeantwortet. Ja. Aber gut, wir können sie ja nächstes Jahr stellen. Das ist ja dann Ja, manchmal höre ich dann doch auf den Text und denke, ey, was? Und das stört mich dann doch, wenn ich es einmal raus habe. Und ich habe damals tatsächlich auch Mikolas Josef gefragt, was er uns sagen will mit You Set My Camel in the Mood. Finger an rumzudrucksen und meinte, vielleicht sage ich lieber nicht alles. Ja, ja. Yeah. Ja, aber nee, es geht eigentlich um psychische Gesundheit, um Gottes Willen, da will ich mich auch nicht drüber lustig gemacht haben. Ich fand nur, da sind ein paar mehr etwas zu schräge Bilder drin. Mm. So. Aber wer hört denn schon irgendwie die Texte? Ich! Mann, ich komme halt aus der Texter-Szene. So. Ja, ja. Ja, also alles richtig. Es gibt auch Leute, die auch insbesondere diesen Schluss irgendwie sehr Disney-mäßig empfinden. So, ich find's trotzdem irgendwie einen schönen, schönen Song. Ich höre den super gerne und bin auch ein kleines sehen, bisschen ob du verliebt. Jetzt auch noch hören insofern kannst. Ist das dann so irgendwie auch ganz, ganz ja, okay. Ja. Also, Ja, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja vollkommen. Das habe ich dir kaputt gemacht. Nein, nur. Ja, der kommt auch weiter. Das ist nicht darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch, jeder hat ja auch andere Präferenzen. Ich bin ja gleich auch noch verliebt. Kannst du mir dann kaputt machen? Also, wenn es das ist, was ich glaube, dann werde ich dir das sicherlich nicht kaputt machen an der Stelle. Das glaube ich nicht. Nee, jetzt kommen wir aber auch zu weiteren Nachbarn von uns. Da kannst du auch ja sogar auch ein paar Sachen mehr dazu steuern als ich. Es geht um Ben und Tannen, die mit dem Country-Pop-Song Yes eines dänisch-schwedischen Komponistenteams beim ESC angetreten wären. Das ist das Duo, das aus dem 17-jährigen Benjamin Rosenbohm, der bei der letzten Staffel von X-Factor Denmark den zweiten Platz belegt hat, und die 22-jährige Tanne Amanda Balzels, die Teil der Gruppe Echo ist. Und ihr Beitrag handelt von der großen Liebe, an die keiner der beiden mehr geglaubt hat, aber jetzt geben sie sich noch mal eine letzte Chance. Und das ist der Song ist ja praktisch gewählt worden bei diesem ominösen Vorentscheid, bei dem du ja auch da warst, wo leider kein Publikum zugelassen wurde, weil noch einen Tag vorher die aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt werden mussten. Und da man ja irgendwie einen Teilnehmer wählen musste in Dänemark, weil ich glaube am Montag da drauf musste dann sozusagen schon der Song eingereicht werden. Also gab es da gar keine Ersatzmöglichkeiten. Und das war ja ein bisschen gruselig. Den Song finde ich in Ordnung. Also er ist sehr perfekt inszeniert. Ich habe da tatsächlich noch mal drüber nachgedacht. Du hast es irgendwie in einer der letzten Folgen noch mal gesagt. Das ist auch einer der wenigen Songs, die bei diesem Vorentscheid tatsächlich auch so wirklich auf Fernsehen abgezielt war. Also da konnte man ja nicht so wahnsinnig viel das Publikum in Anführungsstrichen sehen, sondern sie haben sehr viel unterschiedliche Stellungen, Bilder und so weiter gemacht, und das ist schon sehr, sehr professionell gewesen. Teilweise ein Ticken perfekt, zu perfekt für mich, aber das ist eine 1A amtliche Nummer, und ich höre da einen Hit, aber das würde ich mir tatsächlich auch gerne im Radio anhören und ist sicherlich auch noch mal später in einer meiner Playlists mit dabei. Du warst ja nun jetzt auch vor Ort. Wie würdest du jetzt Dänemark einschätzen? Ja, weil ich vor Ort war, habe ich eigentlich viel zu viele Gedanken zu diesem Song und allem drumherum. Also ich kriege die immer noch nicht komplett geordnet, weil das einfach so viel war an dem Wochenende, was da eingeprasselt ist. Mhm. Und kommt auch immer zurück, diese Gedanken. Also Dänemark lockert jetzt tatsächlich noch mal krasser als Deutschland im Moment. Oder zumindest sind es gerade die Pläne, dass sie bald sehr lockern. Ich mir dann auch denke, ja, toll, dass ich mit euch da Prevention gemacht habe und in dieser scheiß leeren Halle saß. Ja. Aber das war schon alles sehr komisch. Aber ja, genau wie du es gesagt hast, was ich schon gesagt hatte, das ist fürs Fernsehen, die bewegen sich ja auch viel auf der Bühne, stehen dann mal so und mal so zueinander. Mhm. Und das hat schon funktioniert. Nächstes großes Plus, sie sind einfach das einzige richtige Duett in dem Jahrgang und wären allein deswegen schon so rausgestochen und irgendwie den Leuten aufgefallen und hängen geblieben, was sie lustigerweise tatsächlich gar nicht wussten. Ich habe sie darauf angesprochen in diesem kurzen Interview danach. Mhm. Und alle hatten wohl nur vorher so, congratulations, how do you feel und so, und da haben sie alles schon so komplett routiniert beantwortet, und bei der Frage tatsächlich erstmal so, haben mich erstmal angeguckt, die Autos so, was? Ist es nicht dein Ernst, oder? Ist es jetzt, meinst du das wirklich ernst? Ist das wirklich so, ja? Also, das war denen gar nicht so richtig bewusst, aber ich glaube, das wäre ein großer, großer Pluspunkt gewesen. Mhm. Und allein diese Originalität damit, wie du sagst, dann klingt das irgendwie so radiotauglich. Damit wären die ganz gut durchgekommen und auch relativ weit gekommen, glaube ich. Jetzt aber zu meiner persönlichen Einschätzung zu dem Song. Ich finde, der hat eine anstrengende Melodieführung. Also gerade so dieses Refrain, es schüttelt mich immer so durch, ja. Und es ist halt dann auch so dieser Songtext wieder. Ich muss heute wieder so textlastig werden, aber I think my heart is beating me to death. I've got an arrow through my chest. Und erstmal denke ich so, ey, aua, was ist denn mit euch, ja? Und das ist aber dann, hurra, ich sag ja dazu. So, ja, sag du mal ja, ich sag da nicht ja dazu, ne? Und dann noch dieses Theatralische, was du gerade vorgetragen hast, so, ja, eigentlich glaube ich nicht mehr an die große Liebe, aber ich gebe jetzt noch eine Chance. So, ja, welcher 17-Jährige sagt denn sowas ernsthaft? Also, komm, das brauchst du mir dann irgendwie auch nicht verkaufen, aber ja, das wäre durchgekommen, glaube ich auch. Und ich hätte endlos viele Gefühle dazu gehabt, die alle gar nichts mit dem Song zu tun gehabt hätten, einfach wegen diesem krassen Wochenende, diesem krassen Vorentscheid da. Mit dem Benjamin hast du ja auch nochmal gesprochen, der kann ja, glaube ich, auch Deutsch, genau, der, ne? Ist Deutscher. Mhm. Der ist ja. Deutscher, ja. Mhm. Ja. Lebt lange schon in Dänemark, aber noch nie jemand gehört, der so schnell spricht. Da kam mein Aufnahmegerät, glaube ich, kaum mit. Aber doch, der freute sich, als ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, und plapperte da auch sofort los. Und das war sehr nett. Ja. Also hätte mich auch gefreut, den irgendwie nochmal zu treffen bei den Pre-Partys oder auch in Rotterdam, da nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher zu plaudern. Mhm. Auch über seine Musikkarriere und so. Ja, mein Geschmack, so diese Liebesduette und wie gesagt, diese Melodieführung, das brauche ich alles nicht so, aber das hätte rausgestochen. Klar, da hätte man sich noch dran erinnert. So, weißt du noch, diese beiden? Mhm, weil einfach diese beiden auf einer Bühne hast du nicht. Ich glaube, Weißrussland war offiziell auch ein Duo, aber waren zu dritt auf der Bühne und haben auch nicht so interagiert. Also es war jetzt auch technisch gesehen nicht wirklich ein Duett. Ja, das ist im Gegensatz zu den Duett-Jahrgängen, die wir schon hatten, hätten die ja freie Bahn gehabt. Ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen von der Optik her, finde ich, passen sie beide nicht so ganz zusammen, weil die sind ja irgendwie 5 Jahre, oder sie ist ein bisschen älter als er, ne? Also sie sieht sogar ein bisschen älter aus noch als 22. Und da hat man eher so das Gefühl, die große Schwester und der kleine Bruder irgendwie treten da irgendwie auf, ne? Das ist so ein bisschen so, wo man so denkt, da stimmt irgendwas nicht, ne? Das ist so wie Niki und Elle von 2011, ne, wo man da irgendwie das auch nicht so, gar nichts gestimmt, so als Liebespaar irgendwie so wahrgenommen hat, ne. Da hat man auch eher gesagt, Mutti geht mit ihrem Sohn irgendwie da auf die Bühne, so ein bisschen, ne. Also so, das ist jetzt bei Ben und Tan nicht so schlimm, aber man merkt irgendwie so, also im normalen Leben, glaube ich, wären die beiden, glaube ich, nicht zusammen. Also, nun ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Land, nämlich Georgien. Der ist der Tonike Kipiani, der ist auch schon relativ früh als Teilnehmer genannt worden, ist 32 Jahre, eigentlich ist der Architekt, hat aber schon mit 19 Jahren seine eigene Band auch schon gegründet. Damals, als bei der Gründung fehlte noch der Sänger, und dann hat er übergangsweise, er war eigentlich der Gitarrist, da sozusagen den Übergangssänger gemacht. Und hat da so tolle Freude dran gefunden, dass er dabei irgendwie auch geblieben ist. Er gewann in Georgien die Talentshow Idol, also das dortige Format. Und des Öfteren hat sich dann Tonike auch bei X-Factor versucht. Und Tamta war dort, die für Zypern 2019 angetreten war, dort seine Mentorin. Ja, in dem Song selber geht es ja auch um die große Liebe. Man hört dieses Ich liebe dich in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Ist ein sehr rockiger Song und auch mal wieder so ein bisschen, was ich ja in vielen Jahren in Georgien immer so finde, Georgien traut sich tatsächlich auch ein bisschen was. Die kommen nicht immer so mit Mainstream-Sachen, sondern tatsächlich wirklich auch mit mutigen Dingen, und auch wenn sie da nicht immer mit erfolgreich sind, hat es trotzdem immer so ein ganz so eine ganz eigene Note, und schon deswegen würde ich auch Georgien gerne dann auch im Finale sehen. Wie ist bei dir, Sonja? Ich nicht. Nicht? nee, wirklich. Also bei aller Liebe, du sagst, sie trauen sich was, aber sie hatten im letzten Jahr schon so einen Schreihals und es ist jetzt noch schlimmer geworden. Mir gefällt dieses Lied überhaupt nicht. Auch so dieses, ja, das ist immer was Rockiges. So, ja. Nee, Rock beim ESC ist immer, wie der ESC denkt, dass Rock ist. Das ist nicht Rockmusik, das ist Kacke. Ja. Also okay. dieses, ich finde dieses Mehrsprachige, das ist so eine unangenehme Anbiederung, so europäisch und jetzt noch hier auf Spanisch und hier auf Deutsch und so, Französisch. So, ach, lass mich in Ruhe, ey, das ist. Ja gut, wobei in diesem Falle ist es ja nur sozusagen dieser eine Satz, der dann in verschiedenen Sprachen gesprochen wird. Das reicht ja schon. So in manchen Songs ist es dann so, dass so ganze Passagen dann irgendwie auf Englisch oder in verschiedenen Sprachen gesungen wird. Das finde ich dann auch meistens immer sehr anstrengend. In dem Song finde ich es jetzt nicht unbedingt schwierig. Also das, mir hat es gefallen. Ich mag auch dieses, er schreit so. Also es ist zum Glück nicht weißes Geschrei, aber es ist trotzdem Geschrei. Und Nee, okay. Für mich nicht. Okay. Ja, da kann man ja mehr nichts dazu sagen, ne? Ja, dann kommen wir zum was dazu schreien. Dann kommen wir zum letzten Finalisten, nämlich die Schweiz. Gian Muharemai ist 21 Jahre, kommt aus dem Kanton Freiburg in der Westschweiz. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Albanien und dem Kosovo. Zur Musik kam er eigentlich eher zufällig, hat es eigentlich so mit Karate erst probiert, mit Fußball, mit Eislauf. Und als er dann Klavierunterricht genommen hat, soll es Klick gemacht haben. Und der wusste, das ist es jetzt für ihn. Mit 9 Jahren hat er seinem Großvater das Elvis Presley-Lied I Can't Help Falling in Love vorgesungen und sein Opa ist dadurch zu Tränen gerührt und deswegen kam er auch zu seinem Künstlernamen Gion's Tears. Obwohl die Absage des ESC dazu geführt hat, dass er seinen Song Répondez-moi leider nicht vortragen darf, hat sich die Schweizer Delegation wieder dazu bereit erklärt, ihn auch in 2021 dann zu bringen. Und ich verstehe nicht viel Französisch. Der Song ist ganz großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich brauchte tatsächlich so 2-3 Mal hören, so um das so ein bisschen auch zu erfassen. Aber er hat eine ganz außergewöhnliche Stimme. Es ist tatsächlich was komplett anderes als 2019, als sie Luca Heni gebracht haben mit so einer Dance-Nummer. Und das war wirklich sehr laut, sehr, sehr ganz toll und modern und so weiter. Und jetzt bringt man mal so eine ganz feine Ballade. Auch dieses Video ist hervorragend. Da hat er irgendwie ja auch schon diverse Familienmitglieder sind da irgendwie eingebunden, ist alles so in so schwarz-weiß gehalten und hat eine ganz tolle, sehr hohe Stimme. Aber die Schweiz, die muss auch unbedingt im Finale mit dabei sein. Das ist auch so, spielt eigentlich auch da oben in dieser, ganz oben in dieser Liga irgendwo auch so mit Litauen, mit Island und da gehört die Schweiz mit Sicherheit da irgendwie tatsächlich auch dazu. Siehst du nicht so, ne, Sonja? Ja, ich bin komplett verknallt. Ich finde das so schön, ganz ehrlich. Ah, ich habe das, glaube ich, das erste Mal gehört. Das kam ja auch so spät raus. Da war ich, glaube ich, auf der Autobahn und dachte, boah, ist das toll. Und vor allem auch, weil ich sofort im Kopf hatte, das kann man bestimmt so wunderbar inszenieren, irgendwie mit so einem Nebel und hoffentlich trifft er dann am Ende den hohen Ton und macht dann ein Riesenfinale und so. Das hätte ich mir so gut vorstellen können. Natürlich kann man das auch gut verkacken, wenn das dann noch so Töne hat und mit so einer Singstimme live. Aber diese Studioversion, da krieg ich echt Gänsehaut. Mhm. Also das um den Song tut's mir so richtig leid. Ja. Dass wir den nicht auf einer ESC-Bühne haben. Der hat mir richtig gut gefallen. Das ist, den höre ich immer wieder gerne. Den habe ich jetzt auch auf meiner vorläufigen Songs des Jahres-Playlist schon drauf. Boah, toll. Einfach toll. Ich verstehe nicht viel, aber ich fühle das komplett. Und das ist, guck mal, liebe Franzosen, so macht man einen französischen Song, dass da was rüberkommt. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Also man muss ja mal eins dazu sagen, wenn man dann natürlich auf der großen ESC-Bühne steht, da kann natürlich die Aufregung noch irgendwie mit reinspielen, dass man vielleicht mal einen Ton nicht so trifft, aber man konnte ihn ja jetzt auch schon diverse Male auch mal live sehen, unter anderem da auch so bei diesen Online-Pre-Shows und so weiter. Da hat er in meinen Augen irgendwie genauso abgeliefert. Also da kann man schon ganz sicher sein, das kann, das bringt der. Na, das, ich glaube, das hat jetzt mittlerweile die letzte Delegation auch mitgekriegt, dass man schon tatsächlich, weil eben der Gesang live eingesungen werden muss, da muss man schon auch jemanden hinstellen, der das dann auch wirklich kann. Und das kann er auf jeden Fall. Ja, das kann immer noch mal so sein, dass, dass so die Aufregung vielleicht so an der einen oder anderen Stelle irgendwie kommt. Aber dafür haben die ja auch ganz lange Proben und so weiter, um sich so ein bisschen auch auf der Bühne zu akklimatisieren und so weiter. Also ich glaube, ich würde da gar nicht. Vielleicht wäre er tatsächlich auch so ein bisschen der lachende Dritte zwischen Litauen und Island. Mit dem traurigen Song. Ja, weil tatsächlich, wenn so zwei so Platzhirsche sich da so ein bisschen den Rang gegenseitig ablaufen, kann manchmal so ein dritter Favorit dann letztendlich das Rennen machen. Also das könnte ich mir auch so mit dieser Aufteilung zwischen Jury und Televoting eigentlich ganz gut vorstellen. Also der spielt da auf jeden Fall, also nicht nur Top Ten, der spielt da auch, glaube ich, tatsächlich auch unter den ersten fünf irgendwie tatsächlich mit. Also ja, ich fürchte nur, er hat so ein kleines Problem oder hätte es gehabt im Gesamtkontext, weil er doch sehr ähnlich zu Duncan ist. Also dieses am Klavier und diese leidende Ballade und so, weiß nicht, ob man das zweimal hintereinander wirklich zum Sieger wählt, glaube ich nicht so richtig. Also das hätte dann eher gegen ihn gesprochen, so der Klassiker, so ja, zu nah am letzten Jahr und haha, Sieger kopiert so ungefähr. Deswegen hätte das, glaube ich, schwer gehabt und schwerer als in möglichen anderen Jahrgängen. Ja, wenn es andererseits gut gemacht ist, dann glaube ich, kommt man dann nicht auf die Idee, an Duncan zu denken. Das passiert eigentlich nur, finde ich, wenn dann so ein Song oder wenn der Künstler dann hinter den Erwartungen zurückfällt, dann sagt man, ah ja, das sollte wohl so wie Duncan sein oder so. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie das dann auf der Bühne stattgefunden hätte. Also ich glaube schon, das wäre, glaube ich, relativ weit vorne irgendwie hätte da stattgefunden. Ja, sehr, sehr schade. Das gibt eine ganze Reihe von Songs, wo man so denkt, oh ja, mach noch mal eine Ehrenrunde, so wie mit Belgien zum Beispiel oder so, wo man da so denkt, ja, da geht noch mal ins Studio und sucht euch noch mal was Besseres aus, was ein bisschen knalliger im Refrain ist oder so irgendwie. Das ist nicht schlecht, aber gut, geht noch mal irgendwie. Aber bei der Schweiz, da ist da jetzt noch mal was draufzusetzen. Das wird, glaube ich, das wird ja sowieso bei einigen noch interessant werden, die das da betrifft, ne? Also wenn er da noch einen draufsetzt, boah. Ja, auf jeden Fall. Ja, und insofern, um das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zu relativieren, bevor wir jetzt noch mal die drei Big Five-Länder durchnehmen, die dort auch mitgestimmt hätten, tatsächlich jetzt noch mal meine ausrangierten Länder, nämlich da wäre einmal Estland dabei gewesen, also nicht mehr dabei gewesen. Moldau wäre meiner Meinung nach im Semifinale hängen geblieben. San Marino, Tschechien, Albanien, Finnland, Lettland und Portugal. Da kann man jetzt über den einen oder anderen reden. Hast du da jetzt jemanden, den du da lieber gesehen hättest aus dieser Liste? Also ich habe ja zwei rausgeschmissen von deinen. Von daher muss ich mir im Grunde zwei aussuchen, die ich davon mit reinnehme. Ja. Auf jeden Fall Albanien. Ich weiß, da ist unpopulär, aber ich mag diese englische Version total gerne. Ich höre die gerne. Die baut sich so toll auf und für mich hat die einfach was. Ja. Und auch wenn wir den albanischen Vorentscheid geguckt haben und für jemand anders waren, ja, ist ja das trotzdem noch im Kontext dieses Halbfinals und in der englischen Version. Singen kann die auf jeden Fall, das Lied ist gut und hätte ich sie mit durchgewählt. Ja, und das Letzte, da bin ich mir wirklich ein bisschen unschlüssig, aber da hätte ich dann vielleicht sogar Lettland genommen, weil das noch irgendwie so eine Farbe für sich hat, auch wenn es ein bisschen verkopft und durcheinander und komisch war. Und ich im lettischen Vorentscheid natürlich viel lieber Anna als Siegerin gesehen hätte. Mhm. Aber wenn ich noch ein Zehntes nehmen muss, und das muss ich ja dann, dann ist es das. Sorry, San Marino, ich bin jetzt doch wieder ein bisschen von der Ehrenbürgerschaft weg, wenn ich das sage, aber das ist mal so gar nichts. Tschechien verstehe ich überhaupt nicht, warum das von vielen erwähnt wurde, dass es gut ist. Nee, also, das mag ich glaub, auch überhaupt nicht. Mm-mm. Dafür müsste ich echt Kifferin sein, das bin ich nicht. Also das erreicht mich überhaupt nicht. bei Finnland bin ich noch richtig sauer, dass sie nicht Erika Wickmann gewählt haben. Mhm. Weil das einfach das viel Bessere war. Also nix gegen den Axel mit seiner Ballade, ist ja auch völlig okay. Aber die haben da eine, die in so einem knallengen, pinken, sausi, so ein Lakritzanzug irgendwie auf dem Thron und dann rumtanzt und mit Bären in der Choreografie und über eine Pornodarstellerin singt. Also mehr ESC geht doch nicht. Das muss doch auf die ESC-Bühne. Ja, ja. Und dann haben das, glaube ich, die Jurys verkackt, ne? Also das, was ist mit euch los, ey? Das ist doch... Wenn das nicht gebacken ist für den ESC, weiß ich auch nicht. Also wie man das dann nicht wählen kann, komme ich nicht dahinter. Macht mich ja komplett fertig. Und in dem Zusammenhang muss ich auch noch mal sagen, auch zum Beispiel Estland, ne? Also auch in den letzten Jahren, die machen wirklich einen ganz tollen Vorentscheid. Mit da diesem, war auch der Zweitplatzierte viel besser. Ja, mit diesem Esti Laus war aber auch letztes Jahr schon so. Da machen die wirklich einen ganz tollen Vorentscheid. Auch so im Grunde dieses Gedeck, zwei Semis und dann das Finale und so weiter. Und dann nehmen sie diesen Oku Viste irgendwie, der es auch schon mal probiert hat und aber eigentlich auch so einen lauen Song da irgendwie hinstellt. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Also finde ich, und Moldau finde ich sehr, sehr belanglos. Also einsame Zahnarztgattin so irgendwie. Wenn er wenigstens Ukulele spielen würde, der Oku so Viste. Ja. Also es ist, also insofern mit Albanien, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil die Zweitplatzierte, ich komme jetzt im Moment gerade nicht auf den Namen. Elvana, genau. Und das hätte für mich sehr viel mehr Aussagekraft gehabt. Das kommt aus Albanien und die Arilena ist, ja, also das ist halt, ja, so eine Kraftnummer, die aber auch von überall herkommen könnte. Also hübsche Frau, tolle Stimme, klar, überhaupt gar keine Frage. Aber mich catcht das irgendwie überhaupt nicht. Und und Finnland, da ist halt auch so ein bisschen auch null Ausstrahlung, ne? Also bei dem Axel, also irgendwo am Ende des Tages, also der Willi von Vivi Blocks meinte da neulich auch so, ja, also der Song ist auch besser als sein Ruf und ist so ein bisschen so ein Geheimtipp und so weiter, aber ich finde den belanglos und ich könnte dir jetzt aus dem Stand auch gar nicht im Moment gerade sagen, doch, jetzt habe ich ihn, glaube ich, gerade wieder im Kopf irgendwie, aber ich könnte gar nicht so ohne weiteres sagen, wie der Song geht. Es geht mir auch mit Moldau irgendwie so. Und San Marino finde ich einfach super billig. Also deswegen würde ich da tatsächlich bei den 10 Songs tatsächlich so bleiben, die ich da auch so da so vorgestellt habe. Das ist halt dann. Gut, wenn du Moldau rausfliegst, dann sucht dich natürlich der Geist von Philipp Kirkorov heim. Da musst du immer drauf gefasst haben. Ja, unbedingt, ja. Und Portugal ist ja auch so ein total langweiliges Lied, wo man aber sagen muss, dieser Vorentscheid, das war ja auch eine Freakshow. Also da sind jetzt nicht, jetzt kommt mal die besten Sänger, sondern so jetzt, jeder, der was Verrücktes aufzuführen hat, der kommt jetzt mal hier auf diese Bühne. Das war ja Wahnsinn, was da dabei war. Ja, wobei bei Portugal ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist mehr so ein Liebhaberfestival, so für die Leute, die gerne so portugiesische Musik irgendwie hören. Nicht jeder Beitrag ist so, aber es geht halt viel um Fado und das ist natürlich so etwas, wenn man da nicht den Zugang hat, ich habe ihn auch nicht, aber ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr den portugiesischen Beitrag, war wirklich zum ersten Mal, ich habe eigentlich immer, wenn ich so meine Playlist, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwie erzählt, wenn ich so meine Playlist bei Spotify ESC, dann skippe ich eigentlich die Lieder nicht, weil ich immer so eher gleichmäßig dann so irgendwie alle Lieder irgendwie so im Kopf haben möchte und das auch ein bisschen so nachher so einordnen möchte und nicht nur am Ende meine 5 Besten immer nur so höre. Aber den portugiesischen Beitrag aus dem letzten Jahr, den habe ich einfach immer weiter geskippt. Dieses Jahr ist so, ja, also das hat mir, das so unter dem Motto, das sollte jetzt Kunst sein, aber es war wirklich, ich fand es einfach ganz, ganz grausam. Und in diesem Jahr, ja, eher so, ja, belanglos und ist jetzt auch nicht so unbedingt so in meiner Optik irgendwie, das könnte irgendwie was sein, was wirklich so ins Finale kommt. Und wahrscheinlich muss Portugal tatsächlich auch wieder 50 Jahre warten, bis sie wieder mal gewinnen könnten. Muss man gucken, wie das halt irgendwie so ist, ne? Ja, dann haben wir noch drei Big Five-Länder. Die anderen Big Five oder Big Six-Länder, da haben wir ja letztes Mal schon drei ausgesucht. Da haben wir jetzt noch Frankreich, Spanien und Großbritannien im Repertoire. Und wo wir ja gerade bei der Schweiz waren, kommen wir jetzt zu Frankreich. Das ist dann der andere. Also da müssen wir jetzt mal so ein paar Kilometer weiterfahren, um so sozusagen so an Frankreich zu kommen. Also jetzt vom mehr Richtung Eiffelturm. Vom Niveau Richtung Eiffelturm. Als Ausgangslage, Frankreich hatte sich ja entschieden, nach zwei Jahren Vorentscheid Destination Eurovision einen nationalen Vorentscheid gegen eine interne Auswahl auszuwechseln. Und hat sich für den 30-jährigen Tom Lieb entschieden. Der ist Musiker, aber auch in Frankreich als Comedian bekannt. Er tritt zusammen mit Kevin Levy in dem Comedy-Duo Kevin und Tom auf. Sein Debütalbum Recollection hat er im September 2019 veröffentlicht, also noch relativ frisch. Und in den vergangenen Jahren hat Tom Lieb auch unter anderem im Vorprogramm bei Sting und Tom Jones gespielt und ist dort aufgetreten, was jetzt nicht unbedingt was Besonderes bedeutet. Es gibt jetzt zwei Versionen. Der eine ist im Februar, glaube ich, irgendwann so im französischen Fernsehen, ich weiß nicht, jetzt so vor den Nachrichten oder so irgendwie gebracht worden, relativ spät. Und da hat er dann so auf dem Eiffelturm, der so angeblendet war, hat er so einen schmalzigen Song gespielt. Und eigentlich, wenn man dann so die Reaktion auch aus dem Netz irgendwie dann so verfolgt hat, waren alle so ein bisschen, hallo, das ist doch jetzt ein Scherz gewesen. Ey, komm, jetzt. Es war eher so, jetzt machen wir das Richtige, ja, genau, das habe ich auch gedacht. Genau, so, wollte ich auch gerade sagen. War gut, ja, genau. Ich meine, gut, er ist Comedian, ja, haben jetzt alle gesehen, jetzt machen wir das richtige Lied. Ja, also erstens mal dieses zum 100.000. Mal der Eiffelturm, also ich meine, wir Deutschen machen auch nicht andauernd Videos vom Brandenburger Tor. Ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt jemals schon gemacht? Ich glaube gar nicht. Es gab einen Norweger, der hat mal drüber gesungen. Genau, genau. Das gab es mal, aber irgendwie keinen deutschen Beitrag, wo man jetzt sagen würde, irgendwie, ja, und der tanzt dann vorm Brandenburger Tor. Gut, vielleicht, es gibt ja jetzt so Einspieler bei Europe Shine a Light. Vielleicht wird dann Ben vorm Brandenburger Tor auch so in so einem 2-Sekunden-Schnipsel da irgendwie vorm Brandenburger Tor stehen. Mag alles sein. Oh Gott, mit so einem ganz schlechten Videohintergrund aus irgendeinem so einem Videoprogramm. Ja. So ein Gratis-Hintergrund. Ja, genau, genau. Also, ja, also das ist schmalzig und ja, also das ist ganz, ganz schlimm. Also während wir jetzt hier aufnehmen, läuft ja noch der Songcheck bei Eurovision.de mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Und da kann man ja auch mit abstimmen. Und Tom Lieb hat, glaube ich, die geringste Punktzahl in der Geschichte vom NDR Songcheck irgendwie bekommen. Ich glaube, mit 2,45 Punkten oder so, glaube ich. Also, das ist auch nur, weil man keine Null vergeben darf. Ja, genau. Also ja, zu Recht leider. Also nun sind die beiden Beiträge aus den Jahren 2018 und 2019, aus denen ja Destination Eurovision, da sind sie hervorgegangen, haben sie nun jetzt auch nicht so wahnsinnig toll abgeschnitten. Also es war so im Mittelfeld des Finals. Und trotzdem muss man sagen, da konnte man dazu stehen, wie man wollte, aber Merci und der Song von Bial 2019 hatte eine Message, war vom Gesamtkonzept, war das gut gemacht. Klar, und den einen hat es gefallen und den anderen nicht so doll, irgendwie halt so. Aber dass man jetzt sagt, ja, nee, jetzt machen wir eine interne Auswahl und das können wir noch schlechter, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das finde ich, und ich finde, das ist von den Big Five, ist es, glaube ich, auch das schlechteste Lied. Also da können wir eher Deutschland weiter vorne mitspielen lassen. Und selbst, wir hatten in der letzten Folge die Niederlande, Da verstehe ich den Hype auch überhaupt nicht. Das nehme ich raus, das ist kein Lied aber, für mich. Ja, ja, aber das ist trotzdem doch noch besser als das französische Lied. Also das ist so wenigstens noch ja, vom Künstler her noch okay. Ach ja, das wollte ich eben noch sagen. Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass er da so ein Debütalbum herausgebracht hat. Und das hatte ich mir tatsächlich dann auch mal im Vorwege auch mal angehört, weil man ja noch nicht wusste im September. Wann wurde das bekannt gegeben? Ich glaube so im Dezember, ich glaube Ende des Jahres, glaube ich, wurde das schon bekannt gegeben, dass Tom Lied anspielt. Und dann, wenn man nicht weiß, mit welchem Song, dann fängt man ja so ein bisschen an, so mal zu graben. Ja, hat er irgendwann, und na gut, dann war ich halt dieses Album, und da hatte ich schon so ein bisschen befürchtet, oh Gott, der macht ja nur solche Schmalzlieder. Also man konnte jetzt auch gar nicht was anderes von ihm erwarten. Das war so, dass ich so erst gedacht habe, na gut, vielleicht machen sie ja doch noch irgendwie was anderes. Und es war eigentlich noch schlimmer als das, was da jetzt in diesem Album da an Songs zu hören ist. Und ja, also vielleicht sollte man im nächsten Jahr auch noch jemand anders irgendwie da antreten lassen. Also ja. Man sollte vielleicht auch mal jemand anders das Lied schreiben lassen. Da geht's ja schon mal los. Ja. Das ist ja, das klingt ja, als hätte das einfach so ein Algorithmus geschrieben. So, ja, mach mal irgendwie so eine langweilige Liebesballade. Mhm. Ja, okay. Ja, ist gleich fertig. Kannst du die abholen in der Stunde. Ja. Ist einfach so, boah, so gar nichts dahinter. Gibt diese zwei Versionen. Natürlich hat dann noch mal so, die eine ist ein bisschen reduzierter. Im Video ist er auch nicht mehr am Eiffelturm irgendwie, sondern sitzt in so einem leeren Theater und hat eine Gitarre auf dem Schoß und ist alles irgendwie ein bisschen sympathischer runtergefahren. Ich glaube auch ein paar mehr französische Zeilen noch. Denkt man so, ja, natürlich geht es vielleicht in die bessere Richtung, aber das Lied bleibt halt einfach kacke. Kann man jetzt nichts dran ändern. Ja. Und im Grunde, man guckt sich den Typ an und man liest irgendwie so, ja, der ist Comedian und so, und denkt, da muss der doch irgendwie so lustig sein. Das ist so, der sieht nett aus und ich will mit dem ein Bier trinken gehen. Und ein paar Minuten später denkt man, oh Gott, also wenn ich mit dem Bier trinken gehe, versteckt die Gitarren nicht, dass der irgendwie anfängt zu singen auf einmal. Mhm. Dann ist es ja vorbei. Ja gut, wir geben ihm noch mal eine Chance, wenn er jetzt noch mal für Frankreich antreten darf, dass er vielleicht noch mal irgendwie von dem anderen Komponistenteam noch mal was Schönes auf den Leib geschneidert kriegt irgendwie. Muss man gucken. Ja, hat mir nicht so gut gefallen. Freundlich ausgedrückt, hat's uns nicht so gut gefallen. Gut, dann gehen wir weiter zu Spanien. Die haben schon auch relativ frühzeitig ihren Künstler bekannt gegeben, nämlich Blas Canto, der den Song Universo dann später veröffentlicht hatte, mit dem er dann ja beim ESC 2020 antreten wollte. Wir hätten ihn womöglich schon 2011 in Düsseldorf gesehen. Da ist er mit der Boyband Aurin, wäre er angetreten. Da ist er aber leider nur beim spanischen Vorentscheid Zweiter geworden. Die Boyband ist hinter Lucia Perez Zweiter geworden. Und nun hat er dann den erneuten Anlauf genommen. Sein Debütalbum heißt Complicado, das auf Platz 1 der spanischen Charts gelandet ist. Und hat diverse Klicks im Internet damit. Und ich hatte ihn, glaube ich, das war, glaube ich, der erste Song, den ich sogar in meiner Spotify-Playlist hatte. Und Ich finde ihn okay. Also er will ja im nächsten Jahr, darf er ja noch mal antreten für Spanien. Da will er angeblich was ganz anderes machen. Okay, warten wir mal ab. Aber ich Trap, finde Hip-Hop. Ja, Crunch. Genau, irgendwas in der Richtung. Aber ich finde ihn okay. Also mehr als okay. Ich finde, es ist ein ganz feiner Song. Aus Spanien kommen ja nicht unbedingt immer Perlen der Musikgeschichte. Aber in dem Falle irgendwie finde ich gut. Und wenn er das vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt, irgendwie im nächsten Jahr, kann ich dazu nur sagen, ja, super toll. Und jetzt kommt der Verriss von Frau Riegel. Also erstmal vorneweg, ne? Forever Team Lavender. Da kommt das ja wohl nicht im Ansatz ran. Also dieses Bemühte, die große Geste. Und ach, es Emotion. Es klappt aber irgendwie nicht. Ja, Emotion, und er lispelt auch die ganze Zeit so beim Singen. Das finde ich auch ganz furchtbar. Kriege ich auch so einen Sprachfehler, wenn ich das höre. Oh, und dann am Ende, was wir vorhin gesagt haben bei der Schweiz, der hohe Ton auf den Punkt und bei ihm kommt am Ende so ein hoher Ton, das ist so unangenehm, wenn er anfängt da zu brüllen, das braucht der Song auch gar nicht, davor ist er einfach okay, also davor tut er auch nicht weh und das kann man sich schon anhören, haut mich jetzt nicht um, aber ich finde, die Spanier sind immer so ein bisschen, nicht immer, aber ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, die schon irgendwie schlechter weggekommen sind, als sie sollten, also so in den letzten Jahren. Natürlich dieses Do It For Your Lover, da war der letzte Platz noch viel zu gut, aber wir hatten schon so ein paar singende Frauen, die da rumwirbeln, noch jeden Ton getroffen haben und so. Ich dachte, ach, das ist jetzt aber gemein, dass sie so weit hinten sind. Und natürlich Miki ist echt beraubt worden, also bitte, ja. Miki war super. Und das hätte es für mich nicht erreicht. Also das ist so ein Song, der, ja, der tut mir nicht so viel, aber tut mir halt auch nichts Gutes. Das wäre nicht weit vorne gelandet. Das weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, ja, aber ich glaube nicht, dass sie damit jetzt sein. Abgeräumt hätten. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Dafür ist so im Favoritenbereich, da sind schon eine ganze Menge. Und es sind dann ja auch nur 26 Plätze. Und ich glaube, da wäre schon eine 2 oder vielleicht eine 1 irgendwie in der Platzierung davor irgendwie so, ja, also das könnte schon sein. Also Top 10 sehe ich jetzt da tatsächlich auch nicht. Das ist so, aber es ist jetzt nicht so mega peinlich, glaube ich. Das, da kann man sich schon drauf einigen. Ja, und dann gibt es noch Großbritannien. Da ist es auch tatsächlich mit der Ausbeute ein bisschen dünn. James Newman heißt der Gute, Singer-Songwriter, lebt in London. Bisschen bekannter ist eigentlich sein Bruder, John Newman. Love Me Again ist unter anderem der Hit, den man so kennt. Und für seinen jüngeren Bruder und dessen Duo-Partner Kevin Harris hat James Newman den Charterfolg Blame geschrieben. Hat mit diversen Künstlern zusammengearbeitet. Er ist irgendwie mit Ed Sheeran auch befreundet und hat für ihn Lay It All On Me mitgetextet. Also wobei mitgetextet ist natürlich auch immer ein schöner Ausdruck, wenn da manchmal so 15 Leute irgendwie dran sind und der eine hat mal irgendwie das Komma gesetzt, dann ist er schon gleich irgendwie Mittexter. Also weiß ich nicht, wie genau er da jetzt mitgemacht hat. Der Videoclip ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist schon mal an anderer Stelle auch schon mal gesagt worden, sieht ein bisschen aus wie diese Baumarkt-Werbung, mach es zu deinem Projekt. Man sieht irgendwie einen älteren Herrn, der irgendwie leicht bekleidet durch den Schnee irgendwie läuft und da sich irgendwie abhärtet oder so und spielt also im tiefsten Winter. Ist tatsächlich etwas, was man schon des Öfteren mal gehört hat. Und auch hier an der Stelle muss man dann immer so sagen, boah, Großbritannien, ihr könnt es doch irgendwie besser. Also das ist so, vor ein paar Tagen hat sich Jan-Ola Santja mit so einem Video nochmal, ja, sag mal, verabschiedet oder so. Und da hat er Ich habe gerade Herzchenaugen. Ja. Und da hat er unter anderem ja auch so gesagt, ja, er hätte gerne nochmal mit der BBC zusammen den Eurovision Song Contest irgendwie produziert. Ja. Aber dafür müssen sie sich tatsächlich ein bisschen mehr anstrengen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, ob das Großbritannien und die BBC wirklich auch so wollen. Das ist jetzt auch hier, James Newman ist jetzt auch nicht unbedingt ein schlechter Kandidat oder so, aber es ist halt so irgendwie Mittelmaß. Und es ist jetzt auch nicht, was einen wirklich jetzt so dermaßen juckt, dass man jetzt sagen würde, boah, Großbritannien, die hauen uns wieder rein. Also ist immer schade. Also die Großmacht ist ja immer Schweden beim ESC und das müsste eigentlich Großbritannien sein. Aber da die ungerne irgendwie mal über den eigenen Tellerrand irgendwie, sprich über die eigene Insel irgendwie mal gucken wollen, ist das natürlich auch immer alles sehr so mit gezogener Handbremse. Und es ist leider immer sehr, sehr schade, dass die da irgendwie nicht mehr irgendwie daraus machen. Ja, was kann man da noch zu sagen? Also Großbritannien schickt den Bruder eines Superstars, sagt, glaube ich, alles über deren aktuelles Verhältnis zum ESC aus. Ja. Also allein schon diese Zeile, ohne irgendwas zu hören. Und das Lied ist auch wieder so ein okayer Popsong. Das ist sowas, kriege ich halt massenweise auch geschickt für Bleistiftrocker. Und wenn ich das dann an, denke, ja, es ist okay, aber das packe ich mir jetzt auch nicht auf meine Playlist. Und dann guckst du dieses Video an und denkst, boah, es gibt echt in jedem Jahr mindestens ein Video zu einem ESC-Song, in dem jemand dramatische Zeit über den Schnee läuft. Es ist so, denen fehlt so wirklich immer dieses gewisse Etwas. Also mal dieses, dass sie irgendwie rausstechen. Das kriegen die ewig nicht mehr hin. Mhm. Also es sei denn, sie stechen mal mit was ganz Peinlichem raus, wenn sie irgendwelche Showtreppen runterlaufen und Bada-Baba-Dibi-Dai singen. Aber dass sie mal irgend sowas haben, was positiv hängen bleibt, das vermisse ich bei denen so sehr. Und das ist auch wieder, dieser Song ist wieder so gewöhnlich. Man hasst den nicht, aber warum sollte man für den anrufen? Mhm. Also ich verstehe die Wahl da auch nicht so ganz. Es ist, ja, man hört es durch, man hat es dann wieder vergessen, man fand es nicht schlimm, was für mich okay ist, aber was ihm natürlich keine Anrufe bringen würde. Und ja, es ist so schade einfach, das jedes Jahr wieder zu sehen. Es ist ähnlich wie bei Irland. Man denkt, Mensch, ihr könnt es doch eigentlich. Wir wissen es doch. Macht's doch einfach. Ja, diese ganzen ehemaligen ESC-Großmächte, so Frankreich war ja auch mal in den 70er Jahren, da hat man ja so ähnlich wie heute mit Schweden, wo man sagt, auch schon wieder Frankreich oder so. Und das ist so völlig verloren gegangen. Das ist wirklich ganz, ganz schade. Ja, aber Frankreich hat ja die letzten Jahre wenigstens, die haben ja noch gute Geschichten erzählt. Mhm. Die kamen halt nicht so gescheit rüber. Aber da ist ja noch was hängen geblieben. Mhm. Also ich glaube, Bilal ist als Person allein schon hängen geblieben. Und das fehlt ja UK auch komplett. Ja, ich glaube, das muss ja tatsächlich auch an der Stelle am Sender liegen, dass da auch nicht irgendwie Leute sind, die das tatsächlich auch ein bisschen nach vorne bringen wollen. Ne? Also ich weiß immer nicht, man sagt ja immer gerne so, ja, Terry Wogan hätte das jetzt wirklich unter anderem mit angeschoben, dass die Meinung in Großbritannien über den ESC so schlecht ist. Aber ich glaube, das kann man nicht nur an dieser einen Person abmachen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an den Machern da im Hintergrund bei der BBC. Also wir ärgern uns ja des Öfteren tatsächlich auch über Deutschland, über den NDR und so weiter. Aber da braucht man sich nur innerhalb der Big Five mal umschauen. Also auch Spanien zum Beispiel und Großbritannien, die geben sich tatsächlich noch weniger Mühe. Und ganz ehrlich, das ist. Aber es soll ja schon so sein, dass unter den britischen Fans auch viele sind, die irgendwie sagen, ja, wir verstehen das gar nicht, eigentlich müssten wir jedes Jahr gewinnen und so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Genau, das ist das Problem. Ja, ich glaube nämlich immer noch, dass sie mit dieser Musik von vor 20 Jahren irgendwen hinterm Ofen vorlocken können. Ja, genau. Das ist so ein bisschen diese falsche Insel. Das hat so ein bisschen, glaube ich, auch damit zu tun, warum sie jetzt auch den Brexit wollten und wir wollen das alles ganz alleine und so weiter. Gerade in der Corona-Krise sieht man es ja, wie es ist, wenn Großbritannien auf sich alleine gestellt ist. Das kriegen sie irgendwie auch nicht alleine hin. Und das ist, das ist tragisch. Also, weil da könnten wirklich richtig gute Sachen irgendwie halt kommen. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und ich glaube, eher wird Deutschland noch mal irgendwann mal Sieger aus diesen Big Five als alle anderen dieser Teilnehmerländer. Das würde ich mal prophezeien. Das haben wir jetzt auf Band. Das spielst du mir jetzt jedes Jahr vor. Ja, aber hallo, ey. Wenn Frankreich nächstes Jahr mit so einem Knaller kommt. Ja, genau, genau. Ach ja, du hast ja letztes Jahr das und das wenn gesagt. Wenn UK dann auf einmal Suede schickt oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, schließen wir das ab. Aber wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen darüber im intern besprochen. Da sollte jeder von uns ruhig noch mal sagen, so der einsame Favorit. Wer würde denn den Eurovision Song Contest 2020 gewinnen? Gebe ich dir gerne mal den Vortritt. Vielleicht auch tatsächlich dein persönlicher Favorit. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Ich habe eine zweigeteilte Antwort. Mhm. Weil wir hatten auch gesagt, so persönliche Favoriten. Ja. Mein persönlicher Favorit, die Schweiz, ist mein Gewinner. Wenn ich jetzt aber eine Wette abschließen sollte, wer gewinnt? Wenn ich eine Wette hätte abschließen sollen, wer gewonnen hätte? Whatever, fuck. Also von wem ich gedacht hätte, dass er das gewinnt, bevor abgesagt war, Island. Mhm. Ja. Bei dir? Würde ich auch so sagen. Wir können es doch nicht schon wieder einig sein. Ich sag gleich mal, wer mein persönlicher Favorit ist. Also ich weiß es gar nicht so genau. Ich würde im Moment mal tippen, dass Litauen gewinnen würde. Aber ich glaube, das wäre sehr hauchdünn zwischen Litauen und Island. Aber mein tatsächlicher Favorit, das hat sich jetzt auch erst so in den letzten ein, zwei Wochen irgendwie so entwickelt, wäre tatsächlich Bulgarien mit Victoria. Also das Lied kickt mich einfach. Und ich wäre da sehr, sehr gespannt darauf gewesen, wie das auf der Bühne inszeniert worden wäre. Ich glaube, dass das Mädel hat sehr viel Potenzial und das, ich glaube, da wäre, glaube ich, was sehr Großes daraus geworden. Auch wenn deine Kritik am Text da sehr, sehr, sehr groß ist und sehr stichhaltig. Aber das, ich habe übrigens da auch so eine Top Ten. Also da hätte ich jetzt tatsächlich Bulgarien 12 Punkte gegeben, Litauen 10, Island 8 und dann hätte ich tatsächlich dann auch schon die Schweiz mit 7 Punkten auch tatsächlich belegt. Das wäre dann so, und die auf Platz 5 hätte ich jetzt Malta im Moment mit Destiny. Das wäre jetzt so. Das wären so meine ganz eisernen Favoriten, die ich jetzt so wirklich da bei diesem Song Contest so sehen würde. Ja, da kann ich nur noch mal sagen, da Zucker ein Lebensmittel ist, verbietet sich das Einstreuen von losen Zucker in Wunden. Sascha? Du meinst, da musst du jetzt immer dran denken, wenn du dieses Lied hörst. Du meinst jetzt, mein Idol Victoria hätte das jetzt gesungen und dann würde ich jetzt mich hier ritzen und würde mir dann Zucker in die Zucker rein. Ach so, weil sie das gesagt hätte. Probier das mal. Ja. ich kann das ja mal ausprobieren und kann das ja mal im nächsten Podcast dann mal erzählen. Ja, der Arm ist jetzt ab. Ne? Oder so ein Alkoholtest kaufen, seine die Tränen da so reintropfen, gucken, ob das anschlägt. Ja. Ich würde es machen. Ich habe gerade genug Zeit dafür. Okay. Ja, Mensch, dann haben wir ja schon tatsächlich dann auch wieder die beiden Semis rum. Dieses Mal ist ein bisschen kontroverser gewesen, finde ich aber auch ganz schön. Ich habe jetzt bei dem zweiten Semifinale, als ich das dann so durchgegangen bin, war ich mir jetzt dann auch nicht so ganz sicher, ob das auch so stimmt, so von wegen das erste und zweite sind irgendwie gleich ähnlich. Also ich glaube es nach wie vor, vielleicht ist das zweite ein bisschen stärker oder polarisierender, das könnte irgendwie tatsächlich schon sein. Aber ich fand es beim zweiten ein bisschen einfacher, ein paar klare Favoriten rauszusuchen und fand es schwerer, so die Nummer 8, 9, 10 zu besetzen. Ja. Das muss ich sagen. Ja, ja, da ist schon was dran, das stimmt. Das ist ja, aber die Geschmäcker sind natürlich tatsächlich da auch sehr, sehr bunt. Deswegen schreibt uns, wie ihr das seht, ne? Schreibt uns Kommentare gerne dazu, wie ihr das seht, auf escgreenroom.de, bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Die ganzen Daten findet ihr ja auf der Website. Ja, wir haben jetzt sozusagen nur noch ich sag mal, eine Folge, wo wir dann die Saison 2020 irgendwie abschließen. Das werden wir dann irgendwann nach dem 16. Mai machen. Da gibt es ja, es gibt jetzt erstmal am, also wenn diese Folge raus ist, ist das schon passiert, dieses Worldwide Wohnzimmer auf YouTube und One. Da gibt es sozusagen auch noch mal so ähnlich wie Songcheck noch mal, da werden noch mal alle 41 Songs an diesem Samstagabend noch mal vorgestellt. Da kann man sogar mit abstimmen und in der darauffolgenden Woche am 16. Mai, als wenn eigentlich der ESC hätte stattfinden sollen, wird das dann wohl noch mal bei der ARD auch noch mal auf die Bühne gebracht, die 10 besten Songs aus dieser Abstimmung. Da gibt es diverse Rahmenprogramme und das werden wir dann noch mal ganz ausgiebig besprechen. Ich muss mal gucken, also wenn es auf Join irgendwie diese Raab-Show irgendwie halt irgendwie kostenlos zu gucken ist, werde ich sie mir im Nachgang noch mal angucken. Ansonsten würde ich dann tatsächlich mal Mut zur Lücke machen und würde dann sagen, ja gut, also die Raab-Show habe ich mir jetzt dann nicht angeguckt, weil ich da tatsächlich dann mal auf das Original schiele. Das glaube ich bei dir auch nicht anders, ne? Oder? Ja, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Ja. Also klar, da bin ich beim Original dabei. Ja. Ja, das gucken wir mal. Da müssen wir jetzt noch mal einen Termin noch mal abmachen, wenn wir dann aufnehmen irgendwann das wäre dann in der 21. KW oder so, werden wir da noch mal eine Nachbesprechung und dann schließen wir auch eigentlich schon den Jahrgang 2020 ab. Und sind dann mit Folge 50 dann auch schon in der neuen Saison. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann endlich mal in die Niederlande reisen dürfen und dann von dort aus mal auch ein bisschen mehr so Atmo und so weiter irgendwie mit Atmo nochmal zu berichten, ne? Ja, dass die Saison auch irgendwie ein gescheites Ende oder besser gesagt einen gescheiten Höhepunkt bekommt. Dass nicht wieder der Junior ESC der Höhepunkt ist. Ja, ja. Ja, wir können ja mal in der nächsten Folge tatsächlich dann noch mal ein bisschen resümieren, was für uns so dieser 2020er Jahrgang jetzt ausgemacht hat, der ja so ein bisschen, ja, so als der verschollene Jahrgang in die Geschichte eingegangen ist. Ja, wenn wir mal irgendwie mal schauen, ne? Gut, dann binde ich noch mal eben mit einem kleinen Hinweisblock noch mal unsere Podcast-Folge ab. Also alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auch auf unserer Website. Und wir möchten euch auf die Podcasts der Kolleginnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört mal rein, den Link gibt's auch auf unserer Website. Dann hören wir uns schon nächste Woche irgendwie dann wieder, oder nee, übernächste Woche dann wieder. Und ja, was können wir noch sagen? Gibt's noch ein Schlusswort? Bleibt gesund, sagt man, glaube ich, aktuell. Oh ja, das ist ganz wichtig, das stimmt, genau. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen und hören wir uns auch schon bald wieder. Kein Zucker in die Wunde. Ja, genau. Und keine Zucker in die Wunde, genau. Okay, also tschüss. Tschüss.